Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich nicht. Ich bin der Eddie. Und ich bin der Daniel. Ja, herzlich willkommen ihr beiden zur ersten Aufzeichnung des Plauschangriffs im Jahr 2012. Wer mag es glauben? Echt der erste? Die erste Aufzeichnung im Jahr. Tatsächlich, wir hatten letztes Jahr so viel vorproduziert, dass es bis hierhin gereicht hat. Und ich möchte ein bisschen voraus schon mal kurz entschuldigen bei allen Gaming-Fans, dass jetzt nach Stanley Kubrick gleich wieder ein Filmcast folgt. Aber da haben wir nicht Schuld dran, sondern die Academy, die Oscars dieses Jahr einen Monat vorgezogen hat. War das nicht sogar immer erst im Mai? Nee, ich glaube, ist wirklich nur ein Monat. Also im März, stimmt. Ja, normalerweise Ende März, da hätten wir uns in Ruhe mal hinsetzen können, Filme anschauen können und so weiter, damit wir dann kurz vor Ende März drüber quatschen. Pustekuchen. Schönen Dank, Hollywood. Ja, danke sehr. Toll. Danke sehr. Jetzt sind wir aber da und weil wir es im letzten und im vorletzten Jahr gemacht haben, konnten wir uns natürlich das in diesem Jahr nicht mehr nehmen lassen, dass wir natürlich dieses Jahr über die Oscars quatschen und speziell über die Filme, die nominiert sind. Deshalb merkt man ja auch an der Besetzung, Ede und Daniel. Endlich wieder Eddie. Endlich wieder. Wer ist das denn? Habe ich noch nie gehört. In unserer Community. Nee, die glauben halt immer noch, du hast Filmahnung. Also. Ja, aber Ede kann sich ja vom Gegenteil überzeugen, wenn wir dann heute drüber quatschen. Nee, aber im letzten und im vorletzten Jahr haben wir schon einen richtigen Plauschangriff gemacht. Und im letzten Jahr auch noch, wer sich bei Ede, audioflick.net ist, glaube ich, die Adresse. Ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Haben wir uns im letzten Jahr schon mal hingesetzt und währenddessen einen Livecast gemacht während der Verleihung. Das wird, glaube ich, dieses Jahr auch wieder in der Form stattfinden. Genau, wir machen einen Livecast. Start wahrscheinlich so, weiß ich nicht, um 1 Uhr geht, glaube ich, auf ProSieben die Übertragung los. Und wir kommentieren die ja dann. Und das wird, glaube ich, ein großer Spaß. Letztes Mal hat Spaß gemacht. Gegen Ende hin haben wir so ein bisschen abgebaut, weil dann die Müdigkeit dann doch die Sachlichkeit überbietet. Mal gucken, wie es wird. Ich rechne mit hohem Andrang und ordentlich Stimmung. Also es wird, glaube ich, ein ganz lustiger Abend. Ja, wir sind dabei. Ja, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Beim letzten Mal sehr großer Zuspruch dafür, dass wir es sehr spontan dann aufgesetzt haben. Und ich glaube, wir können dieses Mal noch mal ein bisschen mehr vom Leder ziehen. Ich sollte mich zurückhalten in Richtung Stephen Gätchen, glaube ich, weil sonst kriege ich Schelte von Daniel. Nein, kriegst du nicht. Daniel hat sich der dunklen Seite der Macht zugewandt und ist jetzt mit Stephen Gätchen sozusagen am Start bei Tele5. Wie heißt denn die Sendung? Erzähl das mal kurz. Stephen liebt Kino heißt die Sendung. Und ja, für den arbeite ich mittlerweile. Und es ist ein super toller Job, den ich echt mehr als... Ich glaube, du sagst jetzt ein super toller Typ. Ich muss sagen, ey, klar, der Typ hat halt eine gewisse Außenwirkung, die vielleicht nicht jedem irgendwie so passt. Ja, Gregor. Was guckst du denn da? Aber so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, und ehrlich, ich habe ihn jetzt noch nicht so oft getroffen. Ja, ich habe irgendwie 3-mal eine Vertonung mit ihm gemacht und einmal halt ein Gespräch mit ihm gehabt so und vielleicht mal kurz am Gang gesehen. Aber ich habe nicht so viel mit dem zu tun. Ich finde sie schon ganz süß. Schon knuffig, ne? Der hat schon eine tolle Frisur. Ja, ey, die Haare sind auch ein geiles Thema. Aber was der Daniel versucht zu sagen, ist, dass es halt jetzt sein neuer bester Freund genau. ist und deshalb er nicht mehr objektiv über Stephen Gätchen lästern kann. Aber nichtsdestotrotz kann ich weiterhin lästern. Gregor hat ja auch gesagt, er wird nicht mehr lästern. Ich werde auch nicht mehr lästern. Also ich übergebe das Feld gerne an Ede, ja. weil ich ja letztes Jahr... Was ich eigentlich nur sagen wollte, der Typ mag seine Macken haben und so weiter. Die kann man auch bewusst kritisieren, kein Problem. Er hat aber auch wirklich Dunst von Filmen. Und er liebt Kino. Also er liebt, also er ist wirklich, er ist wirklich ein Filmfan. Und er hat irgendwie so eine, ich kann jetzt anfangen, über so Sachen und Scheiß wie Special Editions und sowas zu erzählen, aber da sag ich auch Respekt, Alter. Ja, weil er das alles umsonst kriegt. Ja, gut, und du nicht? Nee, jedes Spiel, was du zu Hause hast, hast du bezahlt. Wir reden auch von Filmen. Ja, und jeden Film hast du bezahlt. Ja. Natürlich. Jeden Film. Ja. Auch aufgrund von Uncut. Ja. Jeden Film. Ich schwör's dir, außer den Film, die ich nicht wollte, wie meine Frau, die Spartaner und ich. So ein Shit habe ich umsonst gekriegt. Die Special Edition wahrscheinlich. Ja, was meinst du, bei Anke kriegen wir die Oldboy-Version aus Korea, das Digipack, meinst du, kriege ich da geschenkt oder was? Weiß ich nicht, die Testzwecken vielleicht. Ja, klar. Ja, die Koreaner haben ein sehr großes Interesse daran, uns mit... Ach, was du für Quatsch laberst. Ja. Wenn du meine DVD-Sammlung sehen würdest, wüsstest du außerdem, dass davon ungefähr 95% aus UK stammen. Ich habe deine DVD-Sammlung schon mehrfach gesehen. Dann weißt du, dass du Lügen hier... Es hört sich immer an, als ob jemand was anderes redet und dafür das Wort DVD-Sammlung dort mit reintut. Nein, langer Rede, kurzer Sinn. Solange du über deinen alten Chef nicht lässt, das ist alles okay. Ja. Also sollte es kein Problem sein. Ich hoffe, du kommst dann nicht während der Oscar-Nacht in Bredouille, weil du hast danach noch einen wichtigen Arbeitsauftrag am Tag danach, ne? Ja, ich muss, darf ich jetzt hier angeben, ja? Komm, wenn schon, denn schon. Ja, ich muss am Tag danach direkt morgens nach Berlin, um mir Kontraband anzusehen, weil ich im Anschluss von Kontraband ein Interview mit Mark Wahlberg führen muss. Mit Marky Mark. Ja, das Problem ist, ich habe zu Hause noch die 12-Inch von Good Vibrations. Ja. Und ich würde sie halt lieben gern mitnehmen. Ich würde sie so gern mitnehmen und sagen, hey Alter, komm, gib mir ein Autogramm drauf. Ich habe jetzt aber schon von echt allen möglichen Leuten gehört, ja, die jetzt auch irgendwie so mitgeben wollen. Ja, nee, aber dass die halt sagen, ey, frag die bloß nicht nach dem Autogramm. Ja, da reagieren die pissig, wenn das Management das mitbekommt oder wenn die zuständige Dingsfirma das mitbekommt. Stress hier, Stress da. Und er soll halt echt wirklich ungern über diese ganze Musikkarriere sprechen, so, ja. Ja, okay, du musst natürlich sehen, ob du dir dann am Ende des Interviews sowas erlaubst und dann kein Interview mehr bekommst. Ey, ich weiß es nicht, wenn du dir auf einen guten Fuß erwischst, ja, und dann vielleicht so sagst, ey, hier, Alter, wie sieht's denn aus? Der schämt sich doch dafür. Contraband, da spielt er doch irgendeinen harten Typen und dann kommst du mit Prince Idol Joe. Prince Idol Joe war viel, ja, genau, viel später. Na, nicht sehr, ein paar Jahre so. 99, 98, da war doch. Good Vibrations war doch viel früher. Ein paar Jährchen. Ja. Ich habe hier schon. Und das war ja noch cool. Also ich meine, jetzt Prinz Idol Joe war scheiße, ist ja auch so, aber das Good Vibrations. Ich hätte sonst gesagt. Können wir jetzt mal über die Oscars reden? Ich gebe dir meine Mega-CD-Fassung von Marky Mark. Vor sich hier nur Marky Mark und Good Vibrations, also bin ich hier gelandet. Als Überleitung von Marky Mark hat nicht viel zu tun mit der Oscar-Verleihung. Dafür aber. Die Filme, die wir jetzt besprechen wollen. Spielt denn irgendeiner Marky Mark mit? In einem der Filme? Ich glaube nicht, oder? Nein. Oder war das Pferd in Warhorse? Na, wahrscheinlich. Nicht ganz, glaube ich. Nee, da ist Marky Mark nicht dabei und auch jetzt nicht speziell nominiert. Aber ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt schon 2 Jahre her, dass die Oscars auf maximal 10 Filme umgestellt wurden für Nominierung, oder war das nur im letzten Jahr so? Also wir haben letztes Jahr 10 gehabt. Letztes Jahr haben wir 10 gehabt. Heute, merkwürdigerweise, ich dachte, es werden immer 10 sein, aber es sind 9. Ja, das wollte ich auch fragen. Weiß einer, was da ist? Ich habe keinen Dunst. Ich habe echt keine Ahnung. Ich verstehe momentan sowieso ein bisschen wenig, was die Academy da gerade gemacht hat, weil ey, da sind Filme dabei und Filme nicht dabei. Das ist unverständlich. Mhm. Ja, ich habe mir auch im Vorfeld natürlich versucht, so viele Oscar-Filme mitzunehmen, wie es geht. Und die Wahl scheint ein bisschen hin und her bei dem Film. Also da kann ich nicht so wirklich eine klare Linie erkennen dieses Jahr, bis auf 1-2 Filme, die man thematisch zusammentun könnte. Und auch alle, die ich geguckt habe, würde ich nicht alle in Richtung denken, okay, das ist total sinnvoll, dass dieser Film jetzt hier dabei ist. Da werden wir im Detail noch dazu kommen. Die Filme sind hier auf der Oscar-Webseite alphabetisch sortiert, deshalb würde ich auch sagen, wir gehen hier alphabetisch durch und nicht nach Qualität. Oh, geil. Ja, das heißt, wir fangen an mit The Artist. Ja. The Artist. Und nominiert, glaube ich, für 10 Oscars. 10. Ja, in der Hauptrolle Prince. Ja, Prince. Formerly known as Symbol. Genau. Und er sucht nach dem Purple Rain. So sieht das dann dort aus. Da haben wir alle Jokes. Da haben wir alle jetzt durch. So, und jetzt können wir über den Film selbst quatschen. The Artist ist ja sowieso in aller Munde und überall durch die Medien gegangen als eben 10-fach nominierter Film und eben nach langer Zeit wieder mal ein Stummfilm. Ja, ein Stummfilm, der... Nach langer Zeit, das kann man so sagen. So naja, nach 80 Jahre. Nicht ganz. Hier, einer meiner alten Lieblingsfilme von Anno dazu mal von Mel Brooks, 75, 76, so, glaube ich, gewesen. Silent Movie. Ja. Aber es gab auch noch viel, viel später einen. Es gab vor ein paar Jahren, der lief auch, also ich glaube, ich habe nur mitbekommen, auf dem Fantasy Filmfest, lief Lantena. Und das war auch eigentlich ein überwiegend Stummfilm und auch, glaube ich, schwarz-weiß, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also da ging es halt nur dann irgendwann halt um das Thema Sprache, weil es war ein totalitäres Regime, was halt von The Voice kontrolliert worden ist. Das war das einzige Element, das gesprochen hat. Was? Von Xavier Naidoo oder was? Nee, die, wie heißt sie? Liz? Hurley? Die Gewinnerin? Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, ich hab's nicht geguckt. Ich habe nur eine Werbung gesehen, die... Ja. Blabla, egal, ja. Du lenkst hier ab und egal, erzählst, was über Marky Mark. Ich erzähl was über Funky Bunch. So, jetzt so hießen die, stimmt. Der Funky Bunch. Wenn ein Film natürlich zur heutigen Zeit mit Schwarz-Weiß, mit Stummfilmen, mit den Stilmitteln agiert, wird das natürlich auch Gegenstand des Films, und das ist bei The Artist ja auch wirklich der Fall. Im Film selber geht es um einen alternden Stummfilmstar, dargestellt von Jean Dujardin. Jean Dujardin. Als George Valentin. Ja, irgendwie sowas. George Valentin. Ja. Frei nach diversen alternden Schauspielern damals aus der Stummfilmzeit. Wir befinden uns im Jahr ungefähr 26, 27, so gegen Ende der Stummfilm-Ära hin, und er ist dort der größte Filmstar der Welt. Ne? Macht alles Typische von Agentenfilmen gegenüber Agentenfilmen und was war alles so? Dschungel. Wüstenabenteuer. Wüstenabenteuer. Alles, was damals. So, hauptsächlich Abenteuerfilme, aber auch Tanzen und Singen und alles so im Prinzip. Nee, tanzen auch nicht. Doch. Getanzt, glaube ich, hat er. Stummfilm wurde fast immer getanzt. Eigentlich schon. Auf jeden Fall sieht man direkt den Film selber losgehen mit einer Szene aus einem der Filme von George Valentin. Ich glaube, so wirklich so eine James Bond Proto-Nummer, ne, wie er dort als Suave Super Spy von irgendwelchen Deutschen gequält wird und alles drum und dran. Es waren, glaube ich, Deutsche, ne? Bestimmt. Ja, auch wenn es 26 gewesen ist, aber Deutschen waren ja auch damals schon. Da möchte ich nur kurz einwerfen. Bitte. Wer die Gelegenheit hat, USS 117, 1 und 2, sind beide mit dem Hauptdarsteller, wo er halt wirklich einen Agenten spielt. Großartige Filme, großartige Komödien. Und ich hau jetzt die ganze Zeit auf den Tisch und es hat wahrscheinlich hier heftig gebummelt. Hoffen wir im besten Fall. Ja, ich habe mir im Nachhinein, wir sprechen jetzt sowieso gleich über den Film, weil die Filme, die du erwähnt hast, Jean Dujardin mit dem Regisseur von The Artist, Michael, ich krieg den Namen. Hazavantius Vixius, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall zugezogener Franzose oder französischer Staatsbürger mittlerweile, hat Agentenkomödien schon gemacht, ne? Und die beiden zusammen. Genau, im Stil der 60er Jahre, so ein bisschen Austin Powers auf Französisch, könnte man es grob. Ja, also er sieht teilweise echt aus wie Sean Connery. Ja, also wirklich, es ist halt der französische, also diesen OSS 117 gab es halt wirklich, also das war halt eine wirkliche Agentenfigur, und davon ist das halt die Parodie, und er sieht halt aus in manchen Einstellungen wie Sean Connery, ist halt echt unglaublich, und spielt halt so einen echt arroganten, komplett auf die Welt scheißenden französischen Staatsmann, der da halt irgendwelche Fälle löst. Und man merkt also das, was man in den Trailern dort auch sieht, oder wenn man die Filme gesehen hat, auch in The Artist ist das jemand, der das Spiel ohne Sprache schon von Anfang an gut beherrscht. Ich glaube, das war das ja, was früher Schauspieler ausgemacht hat, wo du dich nicht auf Sprache, auf Dialog oder sowas verlassen konntest. Wie sehr expressiv bist du? Wie sehr kannst du mit deinen Bewegungen, mit deinen sehr großen Gesten agieren, so dass du die Leute dann abholen kannst? Und das sieht man am Anfang des Films, wo es gezeigt wird, wo er mit dem Hund nochmal auf der Bühne ist und die beiden Tricks dann vollführen. Also er ist charmant und man sieht, warum er eben der größte Filmstar der Welt damals ist. Ja, vor allem, was so auch so ein bisschen rüberkommt, ist, dass er so, ja, schon, er ist schon so nicht so angedeutet arrogant, möchte ich mal sagen, ja. Er hat so dieses leicht überhebliche eines, also er, das Wissen darum, dass er einfach der Shit ist, ja, der Ära sozusagen. Und er hat so immer dieses leicht suffisante Lächeln. Er ist so professionell, ja. Also er, diese, alles, was er macht, wie er sich fotografieren lässt, dann auch draußen auf dem, vermeintlich, man weiß es ja nicht, ob es ein roter Teppich ist, aber ich gehe davon aus, dass ein roter Teppich ist. Wie heißt die Schauspielerin, mit der er da, oder die? Berenice Bruno? Ja, nee, wie heißt sie in dem Film? Als er sie dann trifft, Betty, Bippi, Beppi. Ich guck gleich nochmal, sie hatte auf jeden Fall einen prägnanten Namen. Peppi heißt sie, genau. Und er trifft sie ja dann irgendwie per Zufall auf diesem roten Teppich, und er macht es dann so professionell, wie er sie einbindet in die Fotografen und fast schon spendabel sie zu sich nimmt und sich fotografieren lässt. Es hat schon so eine sehr schmalzige Art, und irgendwie findet man ihn zwar sympathisch, aber also mir ging es zumindest so, dass im Laufe des Films, wenn sein Stern so langsam untergeht und der von Peppi Miller so langsam aufsteigt, und ich habe schon gedacht, so irgendwie hat es verdient, du kleiner Schleimbolz. Ja, so ein bisschen zumindest. Es ist schon sehr differenziert gespielt, also absolut recht. Ganz am Ende tut er einem natürlich wieder leid, aber so am Anfang dachte ich schon, ja, so du arroganter Klotz. Du merkst durch seine Art, er könnte sehr, sehr arrogant wirken, aber er überzeugt auch die Leute um sich herum, dass sie ihm seine arrogante Art durchgehen lassen, weil er ist wirklich, er ist charmant, er ist witzig, ne, hier mit Peppi, mit dem Regisseur, der von John Goodman dargestellt wird, ne, der könnte eigentlich auch über diverse Sachen abgefuckt sein. Der will immer seine Muse oder seine Lieblingsschauspielerin positionieren, damit die auch ein bisschen berühmt wird. Die wird von George Valentin natürlich ein bisschen beiseite geschoben, weil er seine Show abschieben muss. Und anstatt sauer zu sein, ach, ich verzeih ihm. Ja. Na, und so fühlt man sich, oder ich habe mich auch so in die Richtung hingefühlt vom Schauspieler her, weil der hat charmant, arschlöchrig charmant eben gespielt. Und ja, wie so ein Holly, wo man sich eigentlich auch so ein Typ auch, also das ist schon gut gemacht. Und vor allen Dingen, das Gute ist ja auch wirklich, du hast ja auch gesagt, die Mittel sind natürlich limitiert im Vergleich zu heute, mit dem man sich ausdrücken kann. Mhm. Und da muss man sagen, hier Jean Dujardin, wie heißt er? Ne? Ja. Echt Hut ab. Also er ist ja auch, glaube ich, für beste Hauptrolle nominiert. Er ist nominiert. Und ich muss auch sagen, also es ist für so einen Schauspieler, der nur seiner, ja, eben seiner Mimik sich bedienen kann oder so, sind da extrem viele Facetten in diesem Charakter zur Erscheinung getreten. Und ja, ich fand den Film, am Anfang habe ich ja gedacht, so, oh Gott, er heißt The Artist, ist ein Schwarz-Weiß-Film, das ist bestimmt wieder so prätentiöse Terrence Malick-Kunst, die alle toll finden und ich werde mich wieder Tode langweilen und am Ende wieder als der Bad Boys Fan dastehen, der sowas nicht zu schätzen weiß. Aber dann muss ich echt sagen, ich habe den geguckt und ich habe mich wirklich keine Sekunde lang gelangweilt. Ja, also ich war wirklich von der ersten bis zur letzten Minute gut unterhalten. Ich habe zu keiner Sekunde vermisst, ach, warum gibt's jetzt nicht mal einen geilen Effekt oder mal eine coole Actionsequenz oder warum fliegt da nicht mal was in die Luft oder so, sondern es war einfach eine charmant erzählte Geschichte, total kurzweilig, tolle Schauspieler, tolle Musik, insgesamt einfach so smart in der ganzen Darstellungsart, wie der Film irgendwie sein Thema mit dem spielt und dem Zuschauer vermittelt. Also ich muss sagen, einer der wenigen Filme, würde ich sogar fast schon sagen, bei dieser Oscar-Verleihung, die ihre Nominierung wirklich verdient haben. Mhm. Ich würde dir absolut zustimmen. Der Film war beim Zuschauen sehr, sehr leichtfüßig. Ja. Na, der ist zu keinem Moment dann eben so rübergekommen, als ob er irgendwie eine Agenda hat oder irgendwas sagen, sondern mehr, auch wenn sich das abgedroschen nannte, aber so die Liebeserklärung in Richtung Film und da nochmal diese alte Ära nochmal aufleben lassen, also wesentlich dezenter und cleverer mit dem Thema umgegangen als ein anderer Film, der hier auf der Liste steht, der dir direkt ins Gesicht schlägt mit hier, ich bin Filmfan. Ja. Und ich will jetzt innerhalb des Films ein bisschen nicht zu sehr viel spoilern, weil da sind ein paar Stilmittel im Film gewesen, die mit der Soundkulisse, ja, am Anfang ist es ja wirklich alles sehr klassisch, du hast keinerlei Soundeffekte, wie es eben bei Sturmfilmen gewesen ist, sondern wirklich nur ein Musikteppich, wo ein Orchester spielt und das komplett dafür zuständig ist. Also du hast keine Soundeffekte, die dir helfen dabei, du hast keine richtige Sprache natürlich, du hast gegebenenfalls mal Tafeln. Ich will da nicht zu sehr spoilern, weil das die Momente fand ich im Film, wie er dann mit diesen Stilmitteln gespielt hat und gewechselt ist, sind schon sehr cool rüber gekommen. Die waren auf jeden Fall, das spricht halt auch wieder für diesen, das spricht halt für den Regisseur, ja, also ich meine, der hat auch ein unglaublich beeindruckendes Technikverständnis mittlerweile, was wie er halt seine Mittel einsetzt. Ich meine, das Ding ist, der Film ist ja auch zum Beispiel original im 1:3:3 Format aufgenommen. Also du hast den nicht wirklich mit schwarzen Balken im Kino, ja. Und allein das schon, weißt du, so viel irgendwie Hingebung zum Detail oder zur Form, zur alten Form. Mhm. Ich hatte, als ich den gesehen hatte, ich hatte noch so ein geiles Produktionsnotizenheft und was da für Sachen drin standen, das war wirklich, ja, man musste einfach den Hut vorziehen. Also Regie ist er ja, glaube ich, auch nominiert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Das wäre für mich auf jeden Fall einer, der hätte es auf jeden Fall verdient. Ja, weil er halt wirklich auch technisch ja einfach nur beeindruckend ist, mit welchen Stilmitteln er da wirklich was erzeugt. Auch die ganzen Lichtspielereien oder beziehungsweise das Spiel von Licht und Schatten und auch mit der Musik, da gab es ja leider ein bisschen Ärger. Da gab es ja irgendwie, hat ja irgendwie eine Musik von Hitchcock verwendet, beziehungsweise von Vertigo und hier irgendwie eine berühmte Darstellerin, der Name mir jetzt nicht einfällt, hat dann irgendwie in den Film geklagt, weil er das irgendwie inflationär missbrauchen würde. Ja, weil diese Musik in Vertigo, ich meine es war Vertigo, da einen gewissen Effekt kreiert hat und dem würde er sich einfach nur bedienen und ihn in seinen Film irgendwie einbauen, ohne irgendwie was Eigenes dabei zu erzeugen. Ja, ist halt, weiß ich nicht. Der hat halt auch er hat so einen gewissen Bonus, das ist das, was Eddie zum Beispiel aufgegriffen hatte, wie geht man an so einen Film ran? Ja, du kannst jetzt keinen Stummfilm in nächster Zeit mehr machen, beziehungsweise Schwarz-Weiß-Film, nee, ohne dass er mit dem verglichen wird, beziehungsweise ohne dass keiner sagt, oh Mann, das ist jetzt aber hier, wie soll das nochmal funktionieren, so, oder beziehungsweise warum sollen wir jetzt denen hier auch nochmal eine Chance geben, so. Ja, aber also, warum auch? Also ich meine, es ist ja damit eigentlich auch schon alles gesagt, es ist ja so eine Ode an diese Ära, die sehr gut gelungen ist, warum sollte man nochmal eine Ode machen, also weißt du, was ich meine? Naja, dass man vielleicht, es gibt ja den einen oder anderen, der jetzt vielleicht denkt, oh ja klar, jetzt komm, jetzt versuchen wir mal wieder ein bisschen Azi-Fazi und kriegen wir vielleicht da ein bisschen Kohle mit rein Und der Film hat halt wirklich dieses, ja, den Vorteil, dass er jetzt wirklich allein auf wirklich sehr weiter Flur ist. Das stimmt, ne? Also du gehst halt wirklich mit ganz anderen Erwartungen. Du gehst daran, wie soll dieser Film mich unterhalten? Ja. Ja. Und du gehst nicht da rein, wie bei, was ich, irgendeinem anderen Scheißfilm oder so einem Blockbuster, wo du sagst, hoffentlich unterhält er mich. Hoffentlich unterhält er mich. Ja. Du hast hier von vornherein schon ein ganz anderes Grundinteresse an diesem Film. Und das macht ihn natürlich, also das gibt ihm einen gewissen Bonus, meiner Ansicht nach. Also das, finde ich, könnte man dem Film ankreiden, ja, weil du den anders von vornherein anders bewertest. Ja, aber ich glaube, man muss nicht gezwungenermaßen in die Richtung gehen. Einfach, es ist das Timing. Das Timing war richtig, den jetzt hier zu bringen, weil auch wirklich das dann einhergegriffen hat. Schaut, zeigt ihn in einem anderen Jahr und auf einmal wird er gar nicht für einen Oscar nominiert. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, in den letzten Jahren und für die nächsten Jahre ist kein weiterer Schwarz-Weiß-Film oder Stummfilm angekündigt. Also insofern würde das Argument ja auch auf letztes Jahr und vorletztes Jahr und nächstes Jahr treffen. Also eigentlich wirfst du dem Film eigentlich nur vor, dass er so sehr einen anderen Weg beschreitet, dass kein anderer da mithalten kann auf einer gewissen Art und Weise. Nee, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass die Erwartungshaltung bei diesem Film die ist halt anders bei diesem Film als bei, was ich, den folgenden Filmen zum Beispiel. Du gehst in diese Sentence rein und denkst, ja, okay, was guck ich mir mal an, was Clooney macht. Gut, ich muss sagen, ich habe den jetzt gesehen, nachdem der ganze Hype schon drüber gegangen ist. Ja, du hast ihn, glaube ich, damals in der Sneak oder in der Vorschau gesehen, wo der Hype noch nicht vorhanden war. Du wusstest auch nicht, was du ihn proben. Ja gut, ich wusste doch, der Hype war ja schon da. Der war jetzt schon, also als wir den hier gesehen hatten, also als der uns in Deutschland gezeigt worden ist, war er ja schon in Cannes prämiert worden. Also hat er die Goldene Palme oder beziehungsweise Dujardin hat, glaube ich, die Goldene Palme für die Darstellung bekommen. Und ich meine, der Film hat auch einen Preis bekommen, also in Cannes. Der Hype war ja schon da. Mhm. Wir wussten ja alle, was uns da erwartet, ja. Beziehungsweise ich war schon vorher geil drauf, als ich gehört habe, dass er mit dem einen Stummfilm dreht. Da habe ich schon gedacht, ey, ja komm, nach USS 117, 1 und 2 kann mich nichts mehr enttäuschen. Und hat er ja auch nicht. Ja, ich kreide den Film jetzt auch das nicht wirklich an. Ich sage nur, es ist halt so ein gegebener Bonus, den der Film vielleicht hat. Weißt du? Wogegen die anderen halt nichts machen können. Es ist halt so. Ja, wir werden jetzt. Ich meine, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, das er bei diesen Filmen hat. Das stimmt schon, ja. Aber kann man ihm, finde ich, auch nicht vorwerfen. Ja, ich will es ihm auch nicht wirklich vorwerfen. Ich sage nur, das ist halt so ein gewisser Bonus. Wie gesagt, darüber können wir uns unterhalten, wenn die Stummfilmwelle über uns hereinbrechen sollte. Ich will jetzt nicht wirklich ins Detail gehen, was im Film dort passiert. Im Grunde der Aufstieg und Fall eines Stummfilmstars oder der Wechsel zur Ära der Talkies, wie man so schön sagt, der vertonten Filme. Wie gesagt, ein paar sehr, sehr coole Ideen, die drin gewesen sind. Ich muss, wenn ich eine kleine Kritik daran fügen darf, der Film ist relativ kurz, also verglichen mit den anderen, die dort drin sind, aber für mich eine angenehme Länge, so knapp 90, 95 Minuten. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt beim Schauen, dass das eigentliche Thema, was drin erzählt wird, fast schon zu mager gewesen ist für diese 95 Minuten, weil so guckst du nach 50 Minuten eine Stunde auf, ja, eigentlich ist ja schon alles erzählt, hatte ich zwischendurch mal das Gefühl. Und der Film hat noch ein bisschen die Kurve bekommen, um die Geschichte noch so auszukleiden, dass sie noch zu einem Ende gekommen ist, wo ich dann auch wieder ein Grinsen über den Backen hier sozusagen hatte. Also wenn das so ist, dann hat er es aber ganz charmant gemacht. Also klar, das Thema an sich ist jetzt relativ überschaubar. Ist jetzt kein Plot, der besonders... Ist jetzt kein... Weiß ich nicht. Ist nicht Entschuldigung. Was ist denn deiner Meinung nach das Thema? Hat er doch gerade gesagt. Was? Der Aufstieg und Fall eines Stummfilmstars, oder? Ja, klar. Oder so, das Ende der Stummfilmära ist eigentlich das, was war. Analog an Jean Dujardin, jetzt an George. Also ich weiß George nicht. Miller will ich die ganze Zeit sagen. Was ist denn deiner Meinung nach das Thema des Films? Es ist ein Liebesfilm. Es geht da um zwei Menschen, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie sich lieben und erst über lange Umwege und aber immer währenden Respekt irgendwie zueinander finden. Okay, natürlich ist da eine Liebesgeschichte, die mit dort passiert und stattfindet. Ich hätte die jetzt nicht aber im Zentrum gesehen, sondern die Liebesgeschichte passiert zusätzlich zur... Ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, ja, aber ich finde, es ist ein Liebesfilm. Ja, klar ist das vor dem Hintergrund der Ton- und Stummfilmzeit und keine Ahnung. Also das will ich gar nicht... Es ist auch ein Porträt oder beziehungsweise ein Karrieren, weiß ich, Porträt oder sowas in der Richtung, ja. Also will ich gar nicht abstreiten, aber für mich ist es in erster Linie ist es ein Liebesfilm. Die beiden lernen sich kennen, die beiden begegnen sich immer wieder, die beiden verlieben sich ineinander, die beiden gestehen sich ihre Liebe nicht ein. Ja, und sind am Ende doch füreinander da. So. Also ich meine, sehe ich so. Kann jeder sehen, wie er möchte. Du bist ja auch ein hoffnungsloser Romantiker. Ja, ich meine, ehrlich, die Szenen, die mich am meisten berührt haben, waren die Szenen, wo es halt wirklich, wo ihre Liebe... Tanzszene. Ja. Wo ihre Liebe thematisiert wird. Was denn? Wieso bist du schon immer... Immer wenn ich was sage, rollst du die Augen. Ich kann gegen. Entschuldigung, ich denke immer, du meinst die falsche Tanze. Es tut mir leid. Nicht? Nein. Die Tanzszene, wo sie... Wo sie fünfmal abbrechen und Cut rufen und immer ja, extra, genau, die, quasi extra verkackt, ja, damit er genau, immer wieder, damit er immer wieder. Das ist doch eine super romantische Szene. Ich dachte, du meinst eine andere Tanz. Entschuldigung. Ja. Ja, die wollen wir auch nicht thematisieren. Ich dachte natürlich ja nicht. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt, wie der Gregor gerade flüstert und mir pantomimische Zeichen gibt, was ich will. Ist ja auch wurscht. Ich will es nur nicht rausschneiden aus ja, spanatechnischen Gründen. Genau. Lass es jetzt. Ja, ich meine eine andere Tanzszene. Aber ich stimme dir zu, du hast natürlich recht, dass es irgendwie schon auch ein Liebesfilm ist. Ja, sehe ich auch so. Ja. Und auch ein schöner. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Story an sich eigentlich eher anspruchslos. Also eine einfache Story. Mann liebt Frau, Frau liebt Mann, kriegen sich nicht. Und weil wir sind ja drauf gekommen, weil Gregor gemeint hat, dass es gerade so die 90 Minuten füllt irgendwie. Und ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass er Längen hatte. Aber es gab so zwei, drei Passagen, wo man das Gefühl hatte, ja, dass sie fertig waren mit dem Film und auf 70 Minuten gekommen sind und sich überlegt haben, ey, wir brauchen noch irgendwas, was wir vielleicht irgendeine lustige Szene, irgendwas, was wir noch reinschieben können, um auf diese 90 Minuten zu kommen. Mhm. Also genau, so wie sich der Film entwickelt hat, finde ich, hat sich im Nachhinein ergeben, dass er eigentlich nicht wirklich Längen hatte. Das, was in Richtung am Ende passiert hat, für mich schön aufgelöst, wie der Film seine ganze Kurven dort genommen hat. Und insgesamt eben, ich fand ihn sehr, sehr schön. Ne, also und Performance ist sehr gut, nicht nur eben Jean Dujardin, auch die Schauspielerin, die Peppi Miller gespielt hat. Seine Frau. Ist das seine Ehefrau? Echt? Ja. Ein echt? Meine Herren. Also ein echt, ja. Ja, also da sieht man auch, die Chemie zwischen den beiden hatte eben dann auch... sie spielt übrigens auch in USS 117. Natürlich spielt sie da wahrscheinlich so mit blondierten Beehive. Oder nee, da hat sie zwar, ich glaube, sie hat zwar ein Beehive, aber sie hat noch die dunklen Haare. Okay, ja. Oder auch in den kleinen Nebenrollen, so jemand wie John Goodman ist... Oder hier... Dings da... Alex, Mann, wie heißt der? Malcolm McDowell, ganz Malcolm kurz McDowell. Zu sehen, am Anfang direkt. Oder auch als Butler hier... Wie ist er denn nochmal? Auch in 1000 Filmen wieder aufgetaucht. Ach hier, der, du meinst... Schweinchen Babe. Genau, na, und hier bei L.A. Confidential, der Arsch, der Bösewicht. Ja, James Cromwell. James Cromwell. Zefram Cochran, Star Trek 8. Ja, auch in den kleinen Rollen mit eigentlich bekannten Schauspielern dann eben besetzt. Also jetzt außer für einen Hollywood-Fan kennt man die dann eben. Aber finde ich durchweg gut gespielt und eben auch charmant und leichtfüßig erzählt, dass ich auch... Selbst bei einem Fünf-Filme-Panel hätte ich den auch gern gesehen, ne, unter den Oscar-nominierten Filmen. John Goodman ist so der Typ aus Speed Racer, oder? Ja, ja. Aus Speed Racer, der hat dort mit den Affen und den Kindern dort hauptsächlich gespielt. Falls der nochmal was anderes macht. Ach, und Emil Hirsch, ne? Emil Hirsch. Der soll ja besser gespielt haben in anderen Filmen nochmal, oder? So, wir schweifen egal. So, wir sind die ganze Zeit noch bei The Artist, lass uns mal zum nächsten Film kommen. Ja, ich glaube, The Artist wird auch eh das größte Segment. Zu Hause heute. Ach, ist heute? Ja, scheiße. Ja. Siehst du? Scheiße. Also, nächster Film, 5 Minuten. The Descendants ist von und mit George Clooney, oder? Nee, nicht von. Nee, nur mit. Er ist von dem Regisseur, der About Schmidt gemacht hat. Okay. Einer der Filme, da bin ich noch nicht dazu gekommen, den zu sehen, wollte mir den für heute Abend vornehmen. Hat mich ein bisschen so von der Thematik her nicht so von Anfang an interessiert, dass ich gleich ins Kino gerannt bin, um den zu gucken. Aber vielleicht tue ich dem im ersten Blick auch Unrecht, weil der soll ja eigentlich recht interessant sein. Kannst du kurz mal ausführen, Daniel, worum es geht? Also es geht um einen Mann, der erfährt, dass seine Frau einen sehr schweren Unfall hatte und jetzt im Koma liegt und halt auch so schwer im Koma liegt, dass er sie bald abschalten muss. Und der erfährt dann halt... sehr sensibel ausgedrückt. Ja, ja. Ja gut, aber es ist ja so. Stecker ziehen. Ich muss ja, ihre Organe können halt nicht mehr richtig... Ja, das ist schon richtig. Ist egal. und der erfährt dann halt, dadurch, dass sie im Koma liegt, dass sie eine Affäre hatte und auch schon irgendwie geplant hatte, ihn zu verlassen. Und versucht halt genau dann jetzt rauszufinden, wer dieser Mann war und ihm halt davon zu erzählen und dem halt dann die Chance geben, sich auch von seiner Frau zu verabschieden. Und da fängt für mich dieser Film an, so richtig, ja, schon haarig zu werden, weil ich finde ihn nicht so gut. Mhm. Also er ist ein schöner Film, keine Frage, aber er ist für mich definitiv einer der schwächeren Oscar-Kandidaten oder ja, kein besonderer Film. Also das Besondere an dem Film ist Clooney, ja, aber der Rest ist halt irgendwie, weiß ich nicht, da sind ein paar feine, humorige Szenen drin, aber wie viel Elend, wie viel Toleranz kann man ertragen und Clooney ist halt wirklich über alle Maßen tolerant in dem Film. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, da waren manche Sachen, da wäre ich halt einfach aufgesprungen und hätte irgendwie ringsum, keine Ahnung, Schläge verteilt, ja. Für was für Unverschämtheiten da teilweise fallen und keine Ahnung. Und Clooney hat für alles Verständnis und oh, ja, nochmal und hier, klar, hast du auch nur ein Herz. Und weiß ich nicht, also ich fand den Film an sich nicht spektakulär, beziehungsweise nicht besonders und auch nicht so herausragend, dass er für mich irgendwie als bester Film einen Oscar verdient. Hier, Alexander Payne produziert, war doch Regisseur Sideways, glaube ich, ne? Sideways. Ist auch der Regisseur. Auch der Regisseur von dem Film. Und About Schmidt, genau. Und About Schmidt. Ja. Ja, das merkt man dem Film auch schon so ein bisschen an. Also wer Sideways und auch About Schmidt geguckt hat, der weiß ja, dass Alexander Payne auch so für ein bisschen, ja, so eine leichte Melancholie in seinem Film und so ein da dunklen Humor steht, also jetzt nicht so ein Laugh-out-loud-Humor, wo du auf den Schenkeln klopfst, nee, sondern eher so fiese Lache. Ja, fiese Lache oder auch Szenen, die einem so ein bisschen peinlich sind oder unangenehm, aber irgendwie so ein bisschen auch komisch. Und das hat auch The Descendants. Ich fand den Film nicht schlecht, aber ich stimme dem Daniel zu, dass das ein Film ist, der, wenn jetzt nicht wirklich die gute schauspielerische Leistung von George Clooney dabei gewesen wäre, dann wäre das so einer von vielen guten Independent-Filmen, die im Jahr rauskommen, ja. Genau. Ja. Die, wo, da kann, in der Art und Weise könntest du im Prinzip sagen, gibt's pro Jahr 10, 20 Stück, die einfach gut sind. Einer, der zum Beispiel nicht nominiert ist, der meiner Meinung nach da auch dann ohne Probleme reinpassen würde, wäre mit Paul Giamatti Win-Win. Zum Beispiel Win-Win. Der meiner Meinung nach nicht schlechter, auf keinen Fall schlechter ist, nee, als The Descendants. Also da kann man schon nicht immer so ganz nachvollziehen, warum es ein Film, haben wir auch zu Beginn gesprochen, aber das gehört bei den Oscars auch dazu, ja, dass man nicht so ganz nachvollziehen kann, warum Film A es schafft und Film B nicht. Ja gut, wir wissen ja, das haben wir im letzten Jahr auch schon besprochen, diese ganzen politischen Entscheidungen. Ja klar, dass da eine gewisse Lobby ist und George Clooney halt der Sheriff von Hollywood ist und auch endlich seinen Oscar kriegen soll, wissen wir alles. Ich meine, er war auch gut, ich muss sagen, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich natürlich auch von, liest man so, ey, George Clooney und Oscar Nummer 1 und er wird auf jeden Fall einen Oscar kriegen. Und da war ich dann schon wieder ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, klar, der spielt den gut, weil er so einen, auch wieder so einen melancholischen, vom Leben gebeutelten, alleinerziehenden Vater spielt und so. Aber letztendlich, was ich noch nicht gesehen habe, ist so eine There Will Be Blood Performance von George Clooney, weißt du, was ich meine? Oder eine Godfather Performance oder wie ein wilder Stier Performance. Das ist alles, auch Brad Pitt in Moneyball, genau das gleiche. Das sind gute Schauspieler, die ihre Rollen authentisch rüberbringen, keine Frage. Aber so dieses, wo du wirklich das Gefühl hast, Alter, mit Leib und Seele gibt der hier den Rest und hängt mit seinem Herzen an dieser Rolle und veräußert sich da aufs krasseste in Heath Ledger mäßig Joker oder so. Das sehe ich jetzt bei The Descendants und bei George Clooney nicht. Trotzdem, das ist eine nette Komödie, so wie auch Up in the Air eine nette Komödie war und ein netter Film, aber auch kein Film, der für immer in meiner Erinnerung bleiben wird und von dem ich meinen Enkelkindern irgendwann erzählen werde. Und den Anspruch habe ich irgendwie dann doch immer an den potenziellen Gewinner der Oscars. Aber eigentlich schon, ja. Und jetzt, ich greife nochmal Eddies Gedanken auf von wegen so eine Hammer-Performance, so eine Tour de Force und so ein, das ist halt dann wieder, was ich auch am Anfang erwähnt habe, ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, warum Michael Fassbender, wie man ihn auch aussprechen will, für Shame nicht nominiert ist, beziehungsweise Shame nicht nominiert ist. Das ist eine schauspielerische Leistung, der Mann geht an Grenzen, ja, der Mann gibt sich dafür diese Rolle auf und er bringt's einfach rüber. Meinst du, dass da vielleicht die Prüderie in den USA? Ja, wahrscheinlich ist es die Prüderie. Ja. Erzähl's nochmal ganz kurz in einem Satz für die Leute, die Shame nicht kennen. Also Shame geht um einen Sexsüchtigen, ja, der plötzlich halt. Was? Also das finde ich aber jetzt. Der halt. Oscar Sex? Nein. Der halt plötzlich irgendwie seine Schwester vor der Tür stehen hat, die so leicht chaotisch ist, aber irgendwie dann versucht, ihn da so ein bisschen emotional aufzubrechen, und ja, der halt versucht, mit dieser Situation klar zu werden und halt auch versucht, irgendwie Gefühle zu zeigen, Gefühle zu finden, die er halt bisher nicht hat, ja, weil für den reicht irgendwie die Beziehung bis zum nächsten Orgasmus und das war's, ja, also, und großartig gespielt von ihm, wirklich großartig gespielt und auch ein guter Film, Ja, es ist kein einfacher Film, kein bequemer Film, aber es ist ein sehr guter Film. Ja, man kann nicht sagen, dass da eben irgendein anderer Film den hätte verdrängt, weil wir haben ja nur 9 statt 10. Ja. Die erklärt, also allein, dass Drive ja nicht nominiert ist, ja, und dann nur 9 Filme nominiert sind, ey, das geht in meinen Kopf nicht rein. Also ich würde gerne wissen, was die Begründung ist, warum es nur 9 statt 10 sind. Oder ob die wirklich gesagt haben, es gab wirklich nur 9 gute Filme dieses Jahr. Ja, wir finden einfach keinen. Vor allem, warum dann aber auch zum Beispiel, man muss ja jetzt nicht von Drive reden, ja. Wir alle, also zum Beispiel Ellie und ich, wir verfechten die Aussage, Drive ist der beste Film des letzten Jahres. Absolut. Ja, und warum er nicht drin ist, klar, kann man nachvollziehen, Randnischen-Dingen und so weiter. Aber es gibt ja noch andere potenzielle Vertreter. Shame halt auch, ja klar, Prüderie wahrscheinlich. Aber was ist dann zum Beispiel mit dem J. Edgar? Ja. Den habe ich nicht gesehen. Ja, aber ich meine, das ist ein Eastwood-Film über einen der wichtigsten Amerikaner irgendwie der Geschichte von den kurzen Jahren, die sie da Geschichte nennen. Nur gehört, die Masken sollen scheiße. Ja, die Masken sind auch scheiße. Aber das Ding ist, ich verstehe es halt nicht, weil das ist so ein potenzieller Oscar-Kandidat. Stattdessen nehmen sie den Gaul rein, weißt du? Ja. Ich glaube fast schon, dass die Oscars speziell bei Eastwood schon gesagt haben, wir haben das Thema haben wir ja, jetzt durch. Okay. Na, das haben wir schon gemacht. Also es ist wahrscheinlich wieder sehr, sehr viel Konzessionsentscheidung mit dabei. So jemand wie Clooney als Anker von Descendants ist natürlich mittlerweile die super sichere Wahl, ne? Weil man weiß, der Typ kein Schauspieler, das weiß auch die Akademie, der kommt bei den Leuten gut an, der ist charmant, der ist gewitzt, intelligent und alles drum und dran. Und wenn wir den in die Best Picture Oscar-Filme packen und auch hier Regie nominiert ist und alles drum und dran, das ist halt Wiedererkennungswert. So jemand wie dann Drive mit dem Ryan Gosling oder wie heißt er, Nicholas Frayn? Wie? Winding Refn, Gott. Ja, die kennt doch keiner, ne? Ja, traurig. Ja, lass den erstmal 5-mal nicht nominiert werden und dann kriegt der dann seinen Scorsese Oscar oder sowas für einen Film, der nicht so toll ist. Ja, von J. Edgar habe ich auch noch nicht gesehen, da habe ich auch mehr gehört, dass die Performance gut sein soll von Also Leo ist wirklich, Leo ist cool, deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum der auch nicht nominiert ist, ja. Also ich meine, die Masken sind echt nicht die besten, ja, muss man sagen. Aber Leos Performance, so der Habitus, die Gestik und so, die Mimik, das ist echt wirklich gut. Das ist wirklich gut. Der Film an sich, ja, zieht sich leider auch ein bisschen dahin und ich hätte für meinen Begriffe noch ein bisschen mehr FBI-Arbeit aufarbeiten können. Aber ja, es ist trotzdem ein guter Film. Mhm. Ja. Okay, lass uns weiter in der Liste mal dort gehen, weil... Also zu Descendants, wie gesagt, ist da noch was zu sagen? Nö, eigentlich, also ich weiß nicht, reden wir jetzt auch schon über die Chancen, die der Film dann hat? Können wir gerne mit reintun, ja. Also meiner Meinung nach hat der Film keine Chancen auf besten Film. Ich bin mir aber fast schon sicher, wenn nicht Jean Dujardin den Oscar kriegt, dass es George Clooney den bekommt. Ja, Leute. Also, ja, ansonsten gibt's da, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Es weiß ich nicht, ist das The Descendants ist das Juno von 2012. Oh, mal sehen, wer Diablo Cody von 2012 dann sein wird und was für ein Scheißfilm danach kommt. Hey, dieser Young Adult, ne? Der soll ja sein. Achso, der von Diablo Cody meinst du? Nee, der ist nicht von Diablo Cody, aber der ist vom Regisseur von Juno. Also Judo, Juno. Der Young Adult ist das Drehbuch auch von Diablo Cody. Nein. Doch. Sicher? Ja. Aber ich weiß nur, dass es von Jason Reitman ist. Ja, ja. Aber auch von Diablo Cody. Wirklich? Bist du sicher? Ja, bin ich mir. Wir hatten den im Interview, ich weiß es. Und da hat er das gesagt, oder was? Was? Dass er das Drehbuch geschrieben hat. Nein, dass Diablo Cody das Drehbuch geschrieben hat. Da hat er gesagt, dass Diablo Cody das Drehbuch geschrieben hat. Das sind die Produktionsnotizen, Alter, das steht fest. Ja, haben die dich angelogen. Ja, genau. Okay. Und das ganze Internet haben sie nächster Film in der Liste ist, wo... Willst also sagen, dass ich falsch... sage nur, dass Diablo Cody Young Adult geschrieben von hat. Von den Filmen, die Guck nach, du hast ein Ding hier vor dir. Von den Filmen, die ich noch nicht geschaut habe, ist aber auch einer, den, glaube ich, werde ich mir nicht angucken, weil mir die Thematik so aufgesetzt und möchte gern schmalzig rüberkommt. Muss man auch nicht. Extremely Loud and Incredibly Close. Den deutschen Titel habe ich jetzt nicht. Extrem laut und unglaublich nah. Direkt parat, aber es ist so, wie man sich's wahrscheinlich denken könnte. Tom Hanks spielt mit, aber eigentlich auch nicht. Ne? Also, Ede, kannst du kurz zusammenfassen, worum es geht? Oh Gott. Ganz kurz, die Grobfassung. Ja, also Tom Hanks stirbt im 9/11. Im 9/11. Schön ausgedruckt. Im Supermarkt. 7/11. Tom Hanks stirbt im 9/11. Und springt aus dem Fenster. Der Sohn von ihm oder ein hinterlässt quasi einen kleinen Jungen, der quasi ja, damit zu kämpfen hat, seinen Vater nie kennengelernt zu haben. Er ist Autist. Ja. Deswegen oder auch schon vorher? Ey, Eddie, kriegst du es auf die Reihe? Ja, mach doch. Ja. Es geht um einen kleinen Jungen, der seinen Vater bei 9/11 verloren hat. Ja. Autist. So weit sind wir. Und er findet im Nachlass seines Vaters einen Schlüssel. Und fragt sich, wofür der Goonies. Und genau. Und geht dann auf die Suche. Ja, aber da denkt man, wenn du es so erzählst, denkt man gleich, geil, Goonies 2. Er geht auf die Suche durch New York. Und findet im Untergrund und die findet Turtles. Keine Abenteuer, sondern nur irgendwelche Überlebenskünstler, gestrahlte und sonst irgendwie ja vom 9/11 gezeichnete Leute, die alle ihre eigene Geschichte irgendwie preisgeben. Also jeder, der sein Päckchen zu tragen hat wegen 9/11, ja. Die dort irgendwie geschädigt wurden. Und er lernt halt seinen Großvater kennen, der wirklich der einzige Grund ist, weswegen man sich diesen Film ansehen soll. Max von Sydow, ich glaube, auch nominiert für den Film. Den ja, genau, ne? Als besser, nee. Als besser, Nebendarsteller ist er nominiert. Ja, und ich sage ja nicht, dass ich mir den Film angucken werde, weil hier Patriotismus und Ami oder sowas, darum geht's mir gar nicht, dass sowas potenziell da sein könnte. Aber alles, was ich vom Film bisher gesehen habe, in Trailern und Clips, glaube ich eben, dass er ein bisschen aufgesetzt mit dem Thema umgeht und mir irgendwie emotional so nahe gehen will, so, ach, guck mal, der Junge hat seinen Vater verloren, alle sind so kaputt wegen 9/11 und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, irgendwie scheue ich mich davor, mich darauf einzulassen. Naja, das Schlimme, das Schlimme, das Schlimme an dem Film ist eigentlich nicht irgendwie ein Patriotismus oder sonst irgendwas, weil das kann ich auch nachvollziehen, dass das ein Event ist, was die Amis irgendwie auch in Filmen verarbeiten wollen und so. Das Problem ist einfach, dass der so, ja, ich weiß nicht, unauthentisch klingt so blöd, aber dass der so versucht, dass die Trauer, die dieses Volk hat, mit der Extraportion Nice und Liebe und Nettigkeit aufzuwiegen. Also es ist kein, meiner Meinung nach fehlt dem Ganzen so ein Stück weit die Authentizität. Es wirkt so weich gezeichnet, so für den amerikanischen, fürs amerikanische Herz zurechtgeschusterte, fast schon kitschige. Ein bisschen Wohlfühlkino für die gebeutelte Seele, oder? Ja, so irgendwie so, seht her, es gibt doch noch Hoffnung und alles ist gut. Ich weiß nicht, es hat so ein bisschen was, mich als Europäer und so hat mich das so ein bisschen enttäuschend zurückgelassen. Da habe ich gedacht, auch Tom Hanks hätte ich mehr erwartet, dass da vielleicht eine ernsthaftere Auseinandersetzung stattfindet. Aber ich habe das Gefühl, es war eher was für die Hausmütter Amerikas, um es jetzt mal ganz böse. Da gab's noch ordentlich was zu sagen. Ich finde halt das Event, wie du es so genannt hast. Das Event, habe ich das gesagt? Das Vorkommen ist. Die Katastrophe, finde ich, ist einfach zu groß und der Film ist zu klein. Ja, also das, was der versucht hat zu verarbeiten, das kann er nicht verarbeiten. Und dadurch, finde ich, hat der Film einfach nur einen anderen Blick auf das Zeug, auf die Katastrophe geworfen. Wir hatten diesen Flug 93, wo es um das Flugzeug ging. Ja. Wir hatten hier Oliver Stone mit World Trade Center, wo es um die Feuerwehrleute da unten ging. Und hier hast du halt einen, der halt seinen Vater da verloren hat und das finde ich ist so, ja, das ist so hinfällig. Gut, wir hätte auch jede andere Katastrophe sein. Ja. Wir befinden uns mittlerweile ja auch jetzt im 10. Jahr sozusagen oder das 10-jährige Jubiläum, jetzt vor einigen Monaten gewesen und natürlich kann man glaube ich jetzt nicht dem Film abstreiten, da vielleicht mal eine andere Betrachtungsweise da auszuprobieren einfach, weil das nicht mehr so direkt nah dran ist. Für uns natürlich schon, es fühlt sich immer noch recht. Kannst du nicht auch super schleimkitschig so. Ich fand den wirklich Pathos. Ja, ich fand den wirklich schlimm eigentlich, oder beziehungsweise schlimm, ich fand den halt wirklich so fast unerträglich, bis so letzte halbe Stunde. Der kriegt so gegen Ende, kriegt er die Kurve. Ja, da ist er, wo ich sage, okay, da holt er mich dann jetzt auch endlich mal vernünftig ab. So emotional. Aber vorher fand ich das alles total aufgesetzt. Ja, das wirkte teilweise so dieses Rückblicke, wie er mit seinem Vater gespielt hat und so, das wirkte wie so ein Nutella-Werbespot oder so. Ey, und dann dazwischen, ja, was ich auch absolut nicht verstanden habe, diese Nahaufnahmen von den Leuten, die aus den Dingen springen. Hm. Also, warum die das erlaubt haben oder wie die das erlaubt bekommen haben. Richtige Footage von dort. Die zoomen auf die Leute ran, die aus dem Trade Center springen, weil sie sich nicht mehr zu helfen wissen. Und das war, finde ich, also als jemand, der das Event live am Fernseher, ja, wie so viele hier, ihr wahrscheinlich auch, am Fernseher mitverfolgt habt, war das eh einer der schockierendsten Momente, wo man gesehen hat, dass da Menschen... Ich habe auch gedacht, Alter, wie verzweifelt musst du sein? Ja, muss man das nahe zeigen. Und dann also fand ich, aber passt auch so null zu dem Film irgendwie rein. Okay, nächster Film. Okay, nächster Film in der Liste, The Help. The Help. Der Haupt. Damit habe ich, ich habe den noch nicht komplett durch, habe damit angefangen, kurz zur Grundgeschichte. Wir sind, glaube ich, 50er Jahre, ne, oder? Auf jeden Fall noch mitten in den USA zur Zeit der Rassentrennung. Und es geht darum, ein junges Mädel, Nachwuchsschriftstellerin, will Fuß fassen beim Journalismus und kriegt als ersten Auftrag sozusagen ihr die Aufgabe, eine Haushälterin-Tipps-Ecke zu übernehmen. Ja? Myrna empfiehlt, wie kriege ich Flecken aus meiner Tischdecke und so weiter. Da sie aber als gut situiertes Mädel nicht wirklich so viel Ahnung davon hat, nimmt sie sich als Hilfe sozusagen, um diese Kolumne zu schreiben, eine der Haushälterinnen von einer der bekannten, befreundeten Familien zugute, die natürlich dort klassisch im 50er Jahre in den 50er Jahren in den USA. 60. In den 60er Jahre der USA. Kann ich. Frühe 60er. In den frühen 60ern der USA, siehst du, aber da finde ich den Tipp auch noch hilfreich, weil von dem, was ich bisher gesehen habe, es kam mir, oh Gott, ich wollte schon sagen, es kam mir sehr schwarz und weiß vor, wie der Film mit der Thematik umgegangen ist. Du, ich habe den leider nicht gesehen, aber ja. Alle meine Kollegen haben mir bestätigt, mit denen ich drüber gesprochen habe, dass der Begriff Schwarz-Weiß-Malerei noch nie auf so einen Film so gut gepasst hat wie auf die Help. Weil die Afroamerikaner sind alle konsequent gut und die Weißen sind alle irgendwie bekloppt, ja. Bescheuert, scheiße, böse, sonst irgendwas. Genau, die Grundidee eben, dass diese Kolumne geschrieben werden soll, aber sich das weiße Mädel, die schwarze Haushälterin, eben dann als Tippgeberin dazu holt und aber währenddessen auf die Idee kommt, lass mich doch lieber einen großen Artikel darüber schreiben, wie es so ist als schwarze Haushaltshilfe in dem Amerika der frühen 60er Jahre zu arbeiten. Und ich glaube, ich bin jetzt so knapp eine Stunde im Film drin gewesen, musste den gestern abbrechen, weil es zu spät geworden ist leider, hat sich dieses bisschen Plakative eben auch dann durchgezogen. Ich habe 50er Jahre jetzt gesagt, weil es mir doch schon sehr deutlich gespielt vorkam. Die weißen Personen dort, jetzt mit Ausnahme der Hauptdarstellerin und eine Hand von anderen, waren doch sehr ahnungslos in der Richtung, die Schwarze sind alle nur Bedienstete und die haben Angst davor, auf die gleiche Toilette mit Schwarzen zu gehen, weil sonst dann die Krankheiten dann übertragen werden können und die Schwarzen waren dann eben alle gebeutelt und unter der Fuchtel und alles drum und dran und ich weiß natürlich nicht genau, in welche Richtung der Film komplett gehen wird, aber was der mir bisher gezeigt hat, war doch relativ wieder schwarz und weiß. Mir fällt kein besseres Wort ein, leider. Ja, also The Help ist so ein bisschen eindimensional. Ist ja, so ein bisschen ähnliche Thematik wie The Blind Side, der letztes Jahr nominiert war, quasi gutmütige weiße Frau hilft unterprivilegierten Schwarzen aus der Patsche. So, das ist so mal jetzt ganz versimpelt auf den Punkt gebracht. Das macht auch dann vielleicht so ein bisschen das Problem, diese Einseitigkeit von The Help dann auch aus, dass das irgendwie ist es zu einseitig, dass da die gute Weiße, sie kommt zurück vom College und sieht, wie ungerecht die Schwarzen behandelt werden und da muss ich doch mal ein Buch drüber schreiben und dagegen ankämpfen, weil so geht's ja nicht. Das ist natürlich ein Film, den die Amis mögen, ja. Gerade bei den Oscars. Er ist jetzt auch, davon abgesehen, ist der schon gut gespielt. Also die Schauspieler sind gut und er hat auch ein paar rührende Szenen. Die beiden Damen sind auch nominiert, ne? Viele verschiedene Rollen. Also die beiden schwarzen Damen sind nominiert. Auf jeden Fall, ich glaube, Viola Davis als Hauptdarstellerin. Und Octavia Spencer. Genau, die eine der anderen Haushälter. Also die Performances sind auch gut, da kann man nichts sagen. Und ich finde auch Emma Stone macht da eine gute Figur. Ich mag Emma Stone. In der Zombie-Spiel nochmal? Ja, zum Beispiel Easy A. Wer ist der Zombie-Film? Double Tap. Zombieland war sie doch dabei, ja. Und Spider-Man demnächst, oder? Ich weiß es nicht ganz. Ja. Aber auf jeden Fall ist sie jetzt... Ja, Superman. Was Superman? Einer der Superhelden. Ich kann die ganzen neuen Mädels da nicht alle. Nee, aber Emma Stone ist recht. Ist sehr sympathisch und spielt auch eben die Rolle, die sie dort hat, gut. Natürlich kriegt sie nicht jetzt die Momente, von dem, was sie bisher gesehen hat, die Momente, wo sie richtig emotional spielen kann, sondern sieht man, dass auch die schwarzen Darsteller da wirklich nominiert sind für die großen Rollen und nicht jetzt Emma Stone, aber. Ich muss mal sehen, in welche Richtung der Film dann noch weitergeht. Ich werde mir auf jeden Fall zu Ende angucken. The Blind Side fand ich damals eigentlich ganz nett. Ich fand den auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Nee, also ich weiß zwar nicht, warum das jetzt... Das ist vielleicht eine beschämende Aussage, aber ich fand es jetzt... Nee, The Blind Side war ein netter Film. Aber der war wirklich kalkuliert. Ja. Ich weiß nicht, warum Sandra Bullock... Ja, ich fand ihn auch unterhaltsam, aber der Film war natürlich ein Film gemacht für die... Oberschicht, die weiße Oberschicht, Mittel- bis Oberschicht Hollywoods, nicht nur Hollywoods, Amerika. Amerika, so quasi. So ein Wohlfühlfilm. Genau, damit sich die Amis nicht so, oder die weißen Amerikaner nicht so schlecht fühlen müssen. Na? Wir können nicht nur Irak. Ja. Ich meine, ich glaube, auch zu Hause. Ich glaube, dieses Buch, was dementsprechend geschrieben wurde, existiert ja auch in echt, was als Grundlage des Films genommen wurde. The Help, eben. Genau. Also ist es eine fiktionale Aufarbeitung dessen, was als Buch. Ja, wir leben natürlich auch, man muss es einfach mal sagen, wir leben in einer zynischen Gesellschaft und wenn irgendwo in einem Film zu viel Gutes passiert, dann stürzen wir uns natürlich drauf wie Piranhas auf eine Schenkelkeule irgendwie, eine Hähnchenkeule, weil wir das einfach nicht aushalten, dass einfach mal ein Film davon handelt, wie ein Mensch etwas Gutes tut. Oh, ist doch so, oder? Das ist so eine schöne Überleitung zum nächsten Film, den du ja auch nicht so gut fandst. Welcher ist denn das? Ey, wieso finde ich denn überhaupt keine Filme der gut? Der hier ist es. Denkst du, hast du an den jetzt gerade gedacht? Ja, ich denke an den, ja. Nee. Also das zu The Help. Ich werde mir auf jeden Fall den Rest nochmal anschauen. Der nächste Film in der Liste, den habe ich gestern dann gerade geguckt, ist Hugo oder auf Deutschland die wunderbare Welt des Hugo Cabret. Ich glaube, da ist nur Hugo Cabret. Heißt er nur Hugo Cabret? Ein Film um einen Waisenjungen, der im Uhrwerk eines U-Bahnhofs lebt. Von Martin Scorsese. Im Uhrwerk eines U-Bahnhofs. Oder? Ne? Ja, von Martin Scorsese. Sein erster Familien- und 3D-Film. Ja, sein Familien- und 3D-Film vor allem. Ich habe mit Ede vorhin noch mal kurz drüber gequatscht über den Film und oder war es mit Wolf? Weiß ich jetzt auch nicht. Mit mir nicht. Mit dir, da habe ich mit Wolf kurz drüber gequatscht, weil ich den gerade noch frisch im Kopf drin hatte. Ich bin da auch ein bisschen nicht versucht zu spoilen, zu sehr bei dem Film, weil der für mein Gefühl nach, worum es eigentlich im Film geht, ist nicht wirklich direkt klar, erst ungefähr ab der Hälfte des Films. Ne? Weil in der ersten versuchst du noch herauszufinden, okay, das ist die Welt, dieser Hugo, der wohnt dann im Uhrwerk dort und hält die Uhr am Laufen. Und es ist ein bisschen so wie der Film mit Tom Hanks am Flughafen. Nur statt Flughafen hast du jetzt hier eben einen U-Bahnhof, wo ein kleiner Junge dort lebt und mit den Personen, die dort... Also du fasst ja Filme noch schlechter zusammen als ich. Geil, ne? Ist ja unglaublich. Ja, okay, ich versuch's danach, kann Daniels richtig machen. Ne? Also, Hugo Cabret handelt von einem Jungen, der im Pariser Hauptbahnhof hinter den Mauern quasi oder in den Mauern lebt. Und was macht er dort? Und dort sich hauptamtlich um die Wartung der Uhren kümmert. Aber das eigentliche Element des Films ist ja nicht nur, wie der da lebt und die Uhren repariert, sondern dass sein verstorbener Vater, auch hier wieder der verstorbene Vater, aber egal, da übrigens gespielt von Jude Law, ihm eine Maschine hinterlässt, was quasi ein halbmechanischer Mensch ist, der, wenn man ihn reparieren könnte und alle fehlenden Teile einsetzt, und eben wieder zum Laufen bekommt, der erste mechanische Mensch ist, der schreiben kann. Und er will dieses, und sein Vater hat quasi immer an dieser Maschine gebaut und versucht sie fertigzustellen, ist aber vorher gestorben und Hugo, sein Sohn, hat mehr oder weniger, will das weiterhin versuchen, diese Maschine irgendwie, das ist so ein bisschen ein Ziel, was er so hat, neben Überleben, diesen mechanischen Menschen zu reparieren, damit er was malt oder zeichnet oder schreibt, weil er das Gefühl hat, dass es eine Message von seinem Vater an ihn ist. Und das ist so zumindest in der ersten Hälfte oder so, ist das quasi erstmal das Thema, mit dem man in den Film geht, ohne jetzt zu viel, glaube ich, zu spoilern. Ich wollte mich zurückhalten, eben da noch nicht wirklich in die Details zu gehen, weil da eben Twist ist auch schon hart genommen, also das Wort Twist dafür, wie der Film in welche Richtung geht, weil er hat eben dieses Mystery-Element am Anfang. Wo kommt der Roboter wirklich her? Hat ihn sein Vater gebaut? Was wird passieren, wenn es erstmal soweit ist und der Junge den fertig gebaut hat? Und währenddessen bei der Suche oder bei dem Weg des Jungen, um den Roboter fertig zu bauen, lernt er die Leute dort kennen. Auf dem Bahnhof hast du eben sehr viele unterschiedliche Charaktere, wie von Sacha Baron Cohen gespielt, dem Schaffner oder dem Bahnhofswärter, der dort herumgeht und darauf aufpasst, dass keine Waisenkinder dort sind und die sofort dann einknastet. Oder eben auch Ben Kingsley als Besitzer eines Spielzeugsladen mit seiner Enkelin, der natürlich noch eine etwas größere Rolle gespielt dann von Chloe Moritz. Achso, von Hit Girl. Hit Girl, no? Aus Kick-Ass und der Vampir aus Let Me In. Let Me In. Ja. Ziemlich andere Rolle als die Sachen, die sie bisher gespielt hat. Wirklich sehr, sehr, wenn nicht sogar die beste Jungschauspielerin, die Hollywood zurzeit zu bieten hat. Wer denn besser? Wer ist denn besser? Der Daniel stöhnt schon wieder, glaube ich, so eine Aussage gemacht. Wer ist denn besser? Fan. Die Kleine aus Super 8, die Schwester von Dakota Fanning. Würde ich jetzt mal auch sehr weit... Was hat die denn noch gemacht aus der Super 8? Weiß ich nicht. Die hat aber bisher Super 8 gemacht und in Super 8 war sie wirklich, wirklich Super 8 wirklich war gut. Scheiße, Alter. Ja, aber sie war gut. So, der ist auch nicht zurück zu Hugo. Ich würde sie mindestens als gleichwertig ansehen. Ja, ist ja gut. So, du musst auch immer noch einen draufsetzen. Ja. Als ob man die Aussage nicht hätte stehen lassen können, dass sie die Beste, vielleicht die Beste ist. Nein, da gibt's noch irgendwie die Schwester von der Dakota Fanning, die hast du jetzt nicht erwähnt. Elle Fanning heißt sie. So. Ja, sonst kommt der Steven und beschwert sich. Was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Gleich für Teiche warten. Und bitte, das würde ich jetzt bitte auch immer verstehen, ja? Also. Nein, jetzt schweigt nicht ab, sondern wir reden jetzt weiter über Hugo, weil der Daniel hat ja schon gesagt, vorweggenommen im Prinzip, gespoilt, um genau zu sein, dass ich den nicht so super fand. Was stimmt, aber auch nur die halbe Wahrheit ist, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich den Hype und dass ich einfach ein bisschen enttäuscht war von dem Film. Punkt. Der Hype, der um den Film gemacht wurde und von wegen 11 Oscar-Nominierungen und der beste Film und Kinoerlebnis und weiß ich nicht was, dem ist der Film meiner Meinung nach nicht gerecht geworden. Was mich teilweise erinnert an exakt meine gleiche Einstellung gegenüber, na, wie heißt er? Jetzt lass mich nicht hängen, hier der mit Brad Pitt, wo er rückwärts altert. Dr. Who. Benjamin Button. Dr. Who. So, Benjamin Button. Da hatte ich so ein ganz ähnliches Gefühl. Ich habe festgestellt, tolle Schauspieler, tolles Setting, tolle Kostüme, tolle Effekte. Eigentlich so die Rahmensachen, die stimmen alle. Ja, da gab es eigentlich wenig auszusetzen. Was genauso wie bei Benjamin Button auch Hugo das Problem bei mir hatte, war, dass ich einfach emotional null berührt war von dem Film. Dass der mich zu keiner Zeit hat mich irgendein Schicksal der Charaktere großartig interessiert. Das, obwohl Ben Kingsley großartig spielt. Aber der war irgendwie so, der hat mich kalt gelassen. Ich kann es auch nicht anders sagen. Ich war weder wirklich traurig, noch fand ich ihn wirklich spannend. Der hat mich emotional wenig berührt, fast schon gelangweilt, möchte ich sagen. Obwohl lauter schöne Sachen passiert sind und immer wieder da Ansätze waren, wo ich das Gefühl hatte, da wäre was gewesen, muss ich sagen, Martin Scorseses Stärke ist dann vielleicht doch nicht so ganz so das große Familienkino. Ja. Außerdem hat mich der Film stellenweise frappide an die fabelhafte Welt der Amelie erinnert, von der Erzählstruktur und von der Bildsprache und auch so ein bisschen vom Setting her, den ich um einiges besser fand übrigens. Jetzt kann der Daniel alles widerlegen, was ich gerade gesagt habe. Ich pflichte dir beiden Punkt, sagt er dann. Warum soll ich das widerlegen? Weil immer ich meine, nein, ach du, ich find's schade, dass dir der Film nicht so nah gegangen ist wie mir. Also ich habe den Film gesehen und hatte dann leider noch nicht so die Erwartung. Ich habe mir halt nur gedacht, okay, ich bin jetzt mal gespannt, was Martin Scorsese aus dem Familienfilm macht. Mhm. Und ich muss dafür sagen, dass ein Mann, der eigentlich vorher gezeigt hat, wie ein kleiner Psychopath mit dem Kugelschreiber einen Mensch zu Tode sticht, ja, oder selbst irgendwie von zigtausend Baseballschlägen irgendwie zermürbt wird, dass der so einen Film hinkriegt, tut mir leid, war für mich schon auf jeden Fall ein Gewinn. Und ich kann verstehen, der Junge, die Geschichte des Jungen fand ich jetzt auch nicht die mitreißendste, beziehungsweise habe ich nicht irgendwie Angst um den Jungen gehabt oder so. Mhm. Klar, man wünscht sich ihm, dass er ein Happy End findet, aber das stand für mich auch nicht außer Frage irgendwie so. Also beziehungsweise ich hatte keine Angst davor, dass er keins findet, dass es irgendwie traurig ausgeht oder sonst irgendwas. Was mich aber berührt hat, ist halt dann doch die zweite Hälfte des Films und in einem gewissen Moment Ben Kingsley. Ja, also Ben Kingsley hat eine Szene, da war ich wirklich gerührt und das finde ich eine großartige Szene und ich betrachte den Film halt. Welche denn? Das kann ich weiß nicht, wir sollten doch jetzt hier nicht Spoiler Na, wir haben es so gut geschafft, ohne den Film zu spoilern bis jetzt. Du kannst hier grob umschreiben. Ja, nur und dann Ich sag, Ben, es gibt eine Szene mit Ben Kingsley, da sitzt er auf einem Bett. Und die ging mir nah, die fand ich richtig gut, weil aber Ben Kingsley in der Situation war er richtig gut und wie sich der Film daraufhin entwickelt und so weiter, das ist halt etwas, was mich persönlich als jemand, der ja auch Filme, keine Ahnung, ja, absorbiert, fand ich das einfach toll. Also das hat mich halt gefreut, weil ich habe da gesehen, da ist jemand, der hat halt genau Freude an dem, was er macht, und dem will er halt irgendwie Respekt zollen, beziehungsweise der will er halt irgendwie Ausdruck verleihen. Klar ist es kitschig und klar ist da halt so eine Art Stellvertreterstaun, arbeitet er mit so einem Stellvertreterstaun, ja, also dass man halt irgendwie jemanden da hat, der halt ganz fasziniert guckt und fasziniert ist von dem, was zu sehen ist, und wir quasi diese Emotionen übernehmen und abgreifen sollen, so, ja. Und damit arbeitet er, klar, keine Frage, aber ich fand das halt alles in sich, fand ich stimmig, und mich hat der Film unter anderem an Hatzack erinnert, einer der ganz großen Coen-Filme, der leider immer wieder verschwiegen wird, und auch natürlich an Fabelhaft Amelie, gerade wegen diesen Nebengeschichten von dem Bahnhofswärter. Schicksale, die so mit beeinflussen. Ja, oder halt einfach nur dieses, die halt Leben irgendwie darstellen sollen in diesem Pariser Bahnhof. Und jetzt mal ehrlich, wenn der Film daherkommt und mich an das Gefühl wie bei Amelie quasi erzeugt und auch das Gefühl wie bei Hatzacker erzeugt, ja, also diese Aura, die so ein Film dann hat, finde ich, das sind zwei gute Filme, anhand derer ich sagen kann, okay, dann hat der Film auf jeden Fall. Naja gut, ist die Frage, ob er diese Gefühle weckt oder ob er dich nur dran erinnert, weil, weißt du, ich kann auch Missing in Action gucken und erinnert mich auch an Rambo dann, weißt du, aber das macht ihn natürlich, kann ich dann nicht sagen, ah ja, wenn es ein Film schafft, mich an Rambo zu erinnern, dann hat er auch schon Rambo nicht für dich immer schon viel mehr, ja, Testosteron, sag ich mal, verkörpert als Missing in Action. Ja, aber das sage ich ja gerade. Das heißt, dass der Film an die Filme, an die er mich erinnert. Wobei an Hatzacker habe ich jetzt nicht gedacht, aber Amelie, den fand ich viel besser als Hugo Cabrio. Und der hat mich auch beim ersten Gucken viel mehr berührt. Viel mehr. Also da ist viel mehr hängen geblieben. Bei Hugo Cabrio habe ich jetzt schon die Hälfte wieder vergessen. Ja, das ist bei Benjamin Button noch schlimmer. Da weiß ich habe ihn Dr. Who genannt. Warum wohl? Ja, ich glaube, damit Hugo Cabrio gut funktioniert bei jemandem, muss er sich der Thematik des Films auch sehr, sehr nah verbunden fühlen. Weil da merkt man, dass es ein Thema ist, was Scorsese viel wert war, um das nochmal umzusetzen als Film. Also ich kann dir beipflichten, da Daniel, ich fühlte mich auch durch die Performance von Ben Kingsley und seiner Frau im Film auch die dann. Die Frau ist. Da gab es einige Szenen, da wurde ich emotional mehr abgeholt als von komplett anderen Filmen. Ich werde die jetzt mehr hier nicht alle nennen, die in der Liste jetzt hier auftauchen. Aber insgesamt, ja, der hier hat mich emotional gar nicht berührt. Aber ich will, er hat mir Spaß gemacht, aber ist für mich jetzt auch keiner der großen Filme von Scorsese. Also im Vergleich zu den anderen Sachen, die er gemacht hat. Also ich würde mir ja einen Ast ablachen, muss ich an der Stelle sagen, wenn Goodfellas keinen Oscar, also nicht wenn, das ist ja passiert. Ja. Also Goodfellas keinen Oscar bekommen hat für besten Film, aber dann Hugo Cabré einkriegt, da sitze ich ja am Sonntag da und lach live ins Mikrofon. Ja, also ich, ja, beste Regie. Was man mal sagen muss, also was ich auf jeden Fall ihm zugute halte, das ist vielleicht halt dann doch nur das technische Verständnis wieder. Also wie er die 3D-Technik da einbindet und was er für Bilder kreiert und so weiter, dafür, das ist schon wirklich großes Kino. Das da und also Hugo Cabré hat für mich neben hier Tim und Struppi und Kung Fu Panda 2 eigentlich mit die beste 3D-Einbindung der letzten Zeit gehabt. Haben beide nicht nominiert. Und Kung Fu Panda 2 ist nominiert, glaube ich. Ach so, okay. Aber ja. Tim und Struppi nicht. Aber Tim und Struppi nicht. Und wenn es ein 3D-Film irgendwie wirklich endlich mal irgendwie das Element sinnvoll wie halt auch gewinnbringend irgendwie genutzt hat, dann war es auf jeden Fall Hugo. Also da muss ich sagen, da hat es echt... Ja, aber findest du nicht, dass Hugo auch locker in 2D funktionieren hätte? Funktioniert locker in 2D. Aber er nutzt 3D ja nicht als Verkaufsargument, also als einziges Verkaufsargument, wie jetzt zum Beispiel, was habe ich heute gesehen? Piraten habe ich heute gesehen, 3D. Den Film, das ist ein Knetfilm, ja, den kannst du locker auch in 2D gucken, das macht überhaupt nichts aus. Da kam dir auch nichts entgegengeflogen oder gar nichts. Du hast auch keine großartigen Welten gehabt, du hast Knetfiguren auf dem Wasser gehabt. Ja, und Oder was habe ich gesehen? Was ist doch von den Wallace und Gromit machen. Genau. Ja. Lustiger Film, super. Echt. Aber er braucht es halt nicht in 3D. Hm. Ja, und ich will ja irgendwie ein geiles Erlebnis oder geile Welten oder sonst irgendwas oder irgendwie optische, irgendwie beeindruckende Szenen sehen. Ja. Hm. Und da hat Hugo, finde ich, echt einige schöne Sachen integriert. Er hat es einfach integrierend genutzt. Das finde ich ja das Gute. Nicht einfach als puren Verkaufsgag oder so. Ja? Also das, da muss ich sagen, war Hugo wirklich einer der besten 3D-Filme, die ich jetzt so in letzter Zeit gesehen habe. Okay, ja. Da werden wir mal sehen, wie der Film letzten Endes dann abschneiden wird. Nächster Film in der Liste, Midnight in Paris, Regie Woody Allen. Geschichte, ein Schriftsteller mit leichter Schreibblockade säuft sich in Paris irgendwie die Hucke voll, als er mit seiner Frau da ist oder seiner zukünftigen da ist und landet irgendwann auf einer Treppe und lernt dadurch berühmte Schriftsteller oder Figuren aus der Kunst und Literaturgeschichte kennen. Ja, grob zusammengefasst. Ja, also cool. Ich fand den gut. Ich bin auch ein Woody Allen Fan. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Film war, bei dem man sagen musste, ey, Woody Allen ist zurück in Hollywood angekommen. Ich fand zum Beispiel Whatever Works besser mit Larry David. Der war zum Beispiel cool, ja. Midnight in Paris fand ich aber schön. Das war so ein Film, wie gesagt, geht in eine ähnliche Richtung wie The Descendants oder so. Ein Film, den ich nett fand, der irgendwie mal eine schöne Stimmung hatte oder so und irgendwie so ganz leicht daherkam. Wobei ich kam mir so ein bisschen... Ich will nicht sagen doof, aber so ein bisschen unterprivilegiert vor, so nach dem Motto, verdammt, okay, das ist Ernest Hemingway, das ist F. Scott Fitzgerald, der hat irgendwie Great Gatsby geschrieben. Ich bin kein Literaturexperte. Ich weiß nicht, ob ich an diesem Film teilnehmen darf. Also, weißt du, was ich meine? Der hat so ein bisschen was leicht Elitäres gehabt. Der hat intellektuell irgendwie so als Headline. Mhm. Und da fühle ich mich dann immer so ein bisschen manchmal so außen vor. Ich meine, ich bin super intelligent, aber verdammt ungebildet, ja. Gut, die Referenzen und Zitate, die drin sind, setzen natürlich ein bisschen was aus. Aber ich glaube gerade, dass wir so viele Referenzen und Zitate drin haben, da geht der Film ja auch quasi ironisch ein bisschen damit um, wie die Auflösung in Richtung Ende dort ist. Also was der Kniff des Filmes eben dort ist, dass das natürlich im Diesseits passiert, in der jetzigen Zeit, wo Owen Wilson mit seiner zukünftigen dann dort nach Paris fährt und er dort über diese Treppe, wenn es dann Mitternacht schlägt, mit dem Taxi quasi zurück in die 20er Jahre gefahren wird. Er befindet sich in verschiedene Epochen, glaube ich. Es sind zuerst die 20er Jahre, weil das ist seiner Meinung nach die hochkreativste Periode des künstlerischen Schaffens. Ne? Da hast du die ganzen Künstler und... Nee. Doch. Nein, ich habe doch gerade erst gesehen. Es sind nicht die 20er? Doch, weil die 20er Jahre von Paris. Nein, weil Hemingway war im Krieg. Und Hemingway kann nicht über den Krieg geschrieben haben, wenn es 1920 ist. Ich weiß nicht, im Film haben die 20er gesagt. Nee, und es kann, also ich glaube, der ist auch ein bisschen frei damit umgegangen. Nee, ich glaube, die sind irgendwie ein bisschen früher. Und die Tussi, die er da kennenlernt, die Cadillo, oder wie heißt sie? Aber das Love Interest. Genau. Die will doch zurück in die 20er. Nein, die will weiter zurück in die 1890er. Weil das ihre wunschkreative Periode gewesen ist. Ist ja auch wurscht. Er trifft, glaube ich, auf unterschiedliche, also nicht nur Leute, die manche, ich meine, Hemingway hat ja auch in den 20ern schon gelebt, deshalb ist es wurscht. Er trifft ja auch Dali und Hemingway werden nie im richtigen Leben so zusammengekommen sein. Wen? Buñuel. Diesen spanischen Surrealisten. Ach den. Ja, die werden eh nie im richtigen Leben so zusammengekommen sein, wie sie so zusammengekommen sind. Es wirkt eben mehr wie so ein surreales Sammelsurium, tolles Wort, von den Wunschgedanken, die er hat, von dieser Zeitperiode, wo Kunst eben so hochgeschrieben wurde, wo die ganzen Schriftsteller und Autoren und Künstler und Maler und Sänger und so weiter alle zusammengekommen sind. Und er verliebt sich eben in die Ära dort. Ne? Er sagt, ey, geil, mit dem Paris ist eh schon toll heute, aber damals, ich hätte damals gern gelebt, weil da würde auch ich zum richtigen Künstler werden können und begibt sich. Du hast recht, mit den 20er Jahren. Ja, nee, die Sache ist es eben, die 20er Jahre, ich bin da auch nicht so extrem bewandert, da gebe ich auch gerne zu, dass ich nicht weiß, ob wirklich der Schriftsteller oder Hemingway wirklich, wie alt er dort gewesen ist in den 20er Jahren. Ja, darum geht's ja gar nicht. Worum es in dem Film eigentlich geht, ist, dass er in seinem echten Leben mit seiner Frau eigentlich so ein recht spießiges Leben führt und sie eigentlich so diese... ja, fast schon sehr klischeehaft dargestellte, fordernde Ehefrau ist, er soll doch nicht immer seine Tagträume frönen und er soll doch mal, weiß ich nicht, sich zusammenreißen und nicht so kindisch sein. Und für mich der größte Schwachpunkt. Und so ein bisschen, ja, so, ne, sie ist sehr, also von Rachel McAdams sehr einseitig dargestellt als die Böse. Mhm. Und dann haben wir Owen Wilson, der so der Träumer ist, so ein bisschen der liebenswerte Trottel, der dieses Paris in sich aufnimmt und atmet, die Luft, wo die großen Künstler die kreativsten Ideen hatten. Gerne, und bei Regen spazieren geht. Ja, genau. Und so ist natürlich ein krasser Gegenentwurf. Und da in seine Fantasy-Welt so ein bisschen flüchtet. Und dann kommt er quasi wieder zurück, ist wieder um ein paar Erfahrungen reicher und merkt immer mehr, wie er sich quasi distanziert von seiner Verlobten durch diese... Weil man weiß ja nicht, ob sie imaginär sind oder ob sie tatsächlich stattfinden durch diese Erfahrung, die er eben... Man weiß es nicht. Das finde ich auch ein kleiner Schwachpunkt des Filmes, weil es wird gegen Ende hin aufgelöst, ob sie imaginär ist oder nicht. Es wird also schon gleich nach der ersten aufgelöst. Wird es? Ja. Direkt nach der ersten? Als er Hemingway trifft, dann gibt er ihm das... sagt er, ach so, hier, ja, mit dem Buch, was nachher drin steht, genau, meinst du? Ich hole mein Buch, dann gehe ich aus dem Laden raus und als er zurückgehen will, ist es so eine Wäscherei oder so. Gut, aber es könnte immer noch irgendetwas sein, was im Kopf stattfindet. Ich finde, so den ganz klaren Punkt wird erst am Ende mit dem Abschlussgag sozusagen gemacht, wo gezeigt wird, dass er tatsächlich in der Zeit gereist wird. Im Grunde aber, diese ganze Geschichte soll eher was für... Oder für Owen Wilson... DeLorean oder was? Es ist voll ein DeLorean als Taxi. Nee, aber der ist, am Ende findest du auf jeden Fall raus, dass er auf jeden Fall ist der Detektiv. Ich sag da nichts mehr dazu. Nein, aber im Grunde dreht sich der Film eben darum, diese Verklärtheit, die man damit hat, früher war alles besser. Das ist eigentlich so der Grundgedanke des Films, der da nochmal richtig erforscht wird, dann halt der Person von Owen Wilson. Also eigentlich sagt der Film ja genau das Gegenteil. Ja, nee, absolut. Also er forscht nicht, früher war alles besser. Nein, er forscht den dass alle das denken. Genau, er kritisiert eigentlich den Menschen, der gedanklich oder emotional immer in der Vergangenheit lebt und nicht zu schätzen weiß, was die Gegenwart zu bieten hat und nicht, also habe ich ihn zumindest interpretiert, das kann natürlich auch falsch sein, aber meiner Meinung nach ist es eher ein Appell daran, das Leben zu genießen und einer von den Künstlern, die damals gelebt haben, jetzt zu werden. Mhm. Ja, also zu sagen, ey, du kannst auch heute tolle, wunderbare Sachen vollbringen, anstatt dich in die Vergangenheit zu flüchten. Und so ein bisschen, und das ist ja in vielen Woody Allen Filmen so, diese Thematik, einerseits ist er ja selber so ein Intellektueller und ein hochgebildeter Mann, und andererseits hasst er es ja, das kennt man ja aus Manhattan oder aus Annie Hall und so weiter, hasst er ja ist, wenn die Leute damit angeben und irgendwie damit so sich in den Vordergrund spielen, was sie für eine Bildung haben und so weiter und so fort. Deshalb ist das auch wieder so eine typische Woody Allen-Thematik. Einerseits spricht er das Publikum damit an, andererseits sagt er ihnen aber auch, seid nicht so Idioten, so ungefähr. Ja, also habe ich das zumindest. Nee, aber absolut. Wahrnehmen. Also ich würde auch den Film, oder ich habe den Film in dieser Richtung verstanden, so wie du, und ich fand ihn, wie er gemacht ist, ich habe jetzt nicht so viel große Berührungspunkte mit Woody Allen, ich glaube... Ich kann dir mal die Woody Allen-Box geben. Bei Gelegenheit auf jeden Fall. Also der Letzte, der mir im Bewusstsein ist, mit Woody Allen aktiv ist wahrscheinlich... was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Ja, super. Super guter Film. Ja, aber siehe, wie weit es zurückliegt, eben ja, meine Berührungspunkte mit Erlen. Wie hieß der, wo er in der Zukunft auch aufwacht, der Schläfer oder so? Stardust Memories? Ich kenne nur den deutschen Titel, der Schläfer, glaube ich, heißt der auf Deutsch, oder? Ach so, der heißt... Wo er plötzlich in der Zukunft ist. Ja. Den fand ich auch großartig. Auf jeden Fall finde ich ein schön gemachter Film, eine nette Komödie. Ja, und ich weiß jetzt nicht, Oscar-mäßig und so weiter. Das ist, ja, ich sehe, also ich gehe mit Eddie auch d'accord, von wegen, das ist so Descendants, ja, und wie halt auch typisch Ellen. Ja, ich meine, ich fand den Film halt leider schon echt ab dem ersten 5 Minuten irgendwie nicht cool, weil diese Paris-Bilder am Anfang zu der Jazzmucke. Sehr lange, ne? Nicht nur sehr lange, aber das finde ich egal, nur das ist so, ehrlich, da hätte man auch wirklich draufklatschen können, dieser Film ist von Woody Allen. Weißt du, so fett mit fetten Ländern oder so, weil es so... Stand es nicht da, ein Film von Woody Allen? Ja, aber weißt du... Hat er doch gemacht. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Es ist so klassisch. Du meinst, es ist wirklich so typisch Woody Allen, dass es dich schon fast ärgert. Genau. Es ist wirklich so, weil dann habe ich vergleiche es halt aber auch wirklich nur dann so mit den jüngeren Filmen, wie Spoof oder wie Matchpoint und keine Ahnung, ja. Und da fand ich das... Scoop. Ja. Und bei dem fand ich wieder so, ey, ja, warum muss er denn jetzt wieder so zeigen, dass er es ist, irgendwie so, fand ich. Das ist also, so blöd es auch klingt, aber weißt du, das ist halt meine Empfindung gewesen. Und ich habe das Problem, was ich mit dem habe, ich habe ihn auch genauso wahrgenommen wie ihr. Das Problem, was ich mit dem habe, ist halt diese blöde Alte. Ja, weil die ist so bescheuert und ihre Eltern. Die sind so irgendwie vielleicht in dem Moment einfach überspitzt dargestellt. Gut, der Vater, der Jeffrey Tambor, ist halt noch ziemlich geil ab und zu mit seinen Aussagen. Das ist nicht Jeffrey Tambor, oder? Das ist nicht Jeffrey Tambor, doch, oder? Oder? Ich muss nochmal nachchecken. Ich glaube nicht daran. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also dumme Frau, dumme Eltern. Ja, genau, die war für mich so scheiße, weißt du, kein Mensch will doch mit so einer Frau zusammen sein und dass er da wirklich ernsthaft irgendwie über die Verlobung nachdenkt, so, dass er denn nicht schon zu dem Zeitpunkt in Paris längst aufgegeben hat, diese Alte, weißt du? Ja. Das ist so, ja, also, er hat ja allen Grund, in die Vergangenheit zu flüchten. Das ja, aber jede Person, die du im Film dort siehst, ob Vergangenheit, ob Gegenwart, ist natürlich überzeichnet, inklusive dem Hauptdarsteller und eben seiner drumherum. Die sind Mittel zum Zweck, um darzustellen, warum will er in die Vergangenheit flüchten, warum dies und das, und da ist es eben mal stärker überzeichnet. Also dem kreide ich das jetzt nicht unbedingt so sehr an. Aber, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Dadurch, dass ich auch nicht unbedingt Woody Allen vorbelastet in den letzten Jahren gewesen bin, ist mir da auch nicht zu viel an Woody Allen-Isms aufgefallen, die mich hier rausgezogen haben. Das ist, meiner Meinung nach, ist es ein schöner Film, aber auch ein Film, wo ich sage, ja, ist nicht der beste Film, auch nicht einer der, ja, vielleicht, nein, ist nicht einer der 10 besten Filme 2011, Punkt. Ja, einer der 9 besten Filme 2011. Also so ähnlich sehe ich es auch. Also ja. Ich finde ihn jetzt halt nicht, also der ist ein schöner Film, wirklich. Und ich mag auch, wie Owen Wilson in manchen Situationen reagiert und so, aber er ist für mich halt so klassisch Ellen, dass er eigentlich ja schon fast zum, ja. Da müsste eigentlich 20 Oscars bekommen. Ja, oder mindestens. Ja, das ist so. Mindestens. Was Fließbandkunst, so gesehen. Ja. Kurze Pause? Nicht schlecht. Wollt ihr kurze Pause machen? Oh, das wäre ja, nett, ja. Dann, ja. Dann machen wir eine kurze Pause, sind gleich mit den restlichen 3 Filmen da. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück und gehen jetzt zum nächsten Film, den ich zu einem meiner persönlichen Favoriten dieses Jahr zählen würde. Moneyball. Ich auch. Moneyboy. Moneyboy. Der Film. Ja, Untertitel. Dreh den Pit auf, ja, mit dem Untertitel. Moneyball. Mein persönlicher Favorit dieses Jahr. Will jemand kurz sich darüber auslassen oder soll ich kurz zusammenfassen? Ich kann das so schlecht. Mach du. Gut. Also Moneyball. Okay, also Brad Pitt. Oh. Hey, mach mal. Moneyball basiert auf einem Buch, mal wieder wie so häufig, in dem es darum ging, die Erlebnisse eines Baseball-Coaches in den USA, welches Team war das nochmal? Gott, ich kriege die Baseball-Teams da alle durcheinander. Auf jeden Fall eins der mittleren Teams. Athletics? Heißt Oakland Athletics. Oakland Athletics. Genau, Oakland Athletics, die Anfang Mitte der 2000er durch eine neue Methode an der Herangehensweise, wie man Spieler in die Mannschaft holt. Die haben dort ein bisschen was drum geschraubt und das war sehr unorthodox. Die haben aber letzten Endes viel Erfolg damit gehabt. Und Brad Pitt spielt sozusagen den Manager dieser Mannschaft. Billy Bean hört sich auch hört sich an, als ob das so der Double Dragon Hauptdarsteller wäre, oder? Billy Bean und Joe Fist. Oder ein Charakter aus Mortal Kombat oder so. Ja, und im Film geht es eben darum, wie dieser Billy Bean durch seine unorthodoxen Methoden quasi die Mannschaft umkrempelt. Und Moneyball als Sportfilm, ich mag Sportfilme eigentlich ganz gerne, aber wie Moneyball mit diesem Thema umgeht, war sehr, sehr atypisch für so einen Sportfilm. Jeder kennt den klassischen Baseball, Football, Fußball oder sowas Film, die unterprivilegierte Mannschaft, da kommt ein Trainer, der mischt richtig auf, es gibt Einzelschicksale, die Mannschaft gewinnt, die Mannschaft verliert, aber am Ende sind sie Meister. Ne? Und meistens steht halt immer irgendwie ein krasses Spiel, was alles entscheidet irgendwie. Ja, aber es basiert ja auch auf wahren Begebenheiten. Ja. Ne? Und deshalb ist es ja dann schon wieder irgendwie eine geile Story. Ja, unglaublich. Ne? Also dafür, wie der Film mit dieser ganzen Thematik eben umgeht, dass es durch die wahre Geschichte, die zugrunde liegt, nicht auf diesem Schema, wo Sportfilme gern drin verfallen und es eben nicht diese Dramaturgie braucht, das letzte große Spiel kommt jetzt und alles fiebert darauf hin und alles drum und dran, dass es nicht darauf gehen muss, sondern im Zentrum Brad Pitt als Billy Bean steht und als Charakter eben steht, wie er als Person mit dieser ganzen Sache umgeht und wie schwierig er es hat, diese neue Methode, also um da kurz mal auszuführen, genannt glaube ich wird es Sabermetrics, wenn ich mich nicht irre, war das Konzept. Man hat Talent bei Baseballspielern klassisch eigentlich nach alteingesessenen Formen dann irgendwie bestimmt. Ne? Da hast du deinen Spielerkarte, der sagt, guck mal, der Spieler, der sieht gut aus, der hat eine schnelle Hand, ne? Der hat eine gut aussehende Freundin, also traut er sich was. Vielleicht sollte man das irgendwie noch kurz erklären, dass Billy Bean ja selbst Baseballspieler war. Ja, es wird im Film erklärt, es gibt 5 klassische Eigenschaften, die ein Baseballspieler irgendwie haben soll. Mhm. Und Billy Bean war einer, der genau all diese 5 Eigenschaften irgendwie hatte. Mhm. Aber es nie irgendwie ja, wirklich nach ganz oben geschafft. Ja, genau. Er konnte dieses Talent nie nutzen. Er war das ewige Talent. Ja, also er hat jetzt nie großartig irgendwie zu was gebracht, als Sportler indirekt. Genau, also nach dem klassischen System, da wollte ich darauf hinleiten, in der Richtung, dass Billy Beane selbst als Sportler, als Nachwuchsbaseballer hat eben als Supertalent gegolten und ist, glaube ich, hat auch beim Draft damals als Pick Nummer 1, als der, in den die Mannschaften die größte Hoffnung oder sowas setzen, wurde dort gewählt und musste natürlich dann mit den Voraussetzungen, mit dem Druck umgehen, mit der Situation, in der dort sich ausgesetzt hat und ist als Spieler gescheitert im Grunde, ne? Weil er hat nie die Höhen erreicht, die von ihm erwartet wurden, in die er dann hingepusht wurde und alles, wie das System früher funktionierte, dass Funktionäre eben hingehen, dass Trainer hingehen und sagen, hey, liebe Eltern von Billy Beane, ja, wir haben gesehen, ihr Sohn, ja, okay, er müsste zwar jetzt eigentlich zum Studium gehen und so weiter, aber der hat so viel Talent und er kann in diesen 5 Kategorien alles so gut, lass ihn doch dein Studium schmeißen, da kann er sich entscheiden, bei uns zu spielen. Ja. Und für Billy Beane selbst, jetzt 20 plus Jahre später, wo er zum Manager geworden ist, der sich eben über dem Trainer noch darüber hinaus darum kümmert, wie so eine Mannschaft aufgebaut ist. Er kümmert sich um den Kader, hat mit... Er ist der General Manager, er genau. Ist quasi der Uli Hoeneß dieses Vereins quasi, der entscheidet, welche Spieler letztendlich das letzte Wort hat. Es gibt zwar noch einen Besitzer, aber er ist verantwortlich dafür, wer gekommt und wie quasi das gesamte Team gemanagt wird und wie das Geld, was dem Verein zur Verfügung steht, ausgegeben wird. Und das Problem ist ja, kennt man ja auch aus der Bundesliga zum Beispiel, nicht alle Vereine haben gleich viel Geld, also ein Payroll in dem Fall. Und das heißt, die teuren Spieler sind alle bei den Yankees, weiß ich nicht was. Ich bin jetzt kein Baseball-Experte. Und die Oakland A's hatten halt nur begrenzt Geld und konnten deshalb im Prinzip gar nicht mithalten, weil die guten Spieler können sie sich nicht leisten und mit denen, die sie sich leisten können, sagt man, können sie einfach die Meisterschaft nicht gewinnen. Mhm. Und es geht dann halt so weit, dass er diesen Peter Brand, gespielt von Jonah Hill, trifft. Das ist ein ganz junger Typ, der ein Yale-Student oder College-Absolvent ist. Und der irgendwie bei den, ich glaube, Cleveland Indians lustigerweise arbeitet. Und er trifft halt auf Billy Beane. Und dann fragt ihn halt Billy Beane, deshalb ist das wichtig, was der Daniel gerade gesagt hat. Und Billy Beane fragt ihn quasi, hättest du mich gedraftet oder so. Und dann sagt halt dieser Peter Brand, nee, wenn überhaupt erst nach dem 9. Draft-Runde oder so, aber eigentlich hätte ich dir empfohlen, weiß ich nicht, fertig zu studieren. Mhm. Was natürlich diametral zu dem ist, was alle anderen gesagt haben, weil Billy Beane, wie gesagt, als das größte Phänomen oder Talent der Baseball-Ära damals galt. Und das weckt dann so das Interesse von Brad Pitt, von Billy Beane an diesem jungen Studenten, weil er weiß, dass er Recht hat oder Recht hatte logischerweise erwiesenermaßen und irgendwie das Gefühl hat, okay, der hat irgendwie eine andere Sicht auf diese ganzen Dinge. Der sieht die Spieler und er bewertet die Spieler nach anderen Maßstäben, als das die ganzen Alteingesessenen machen. Und es gibt dann ja auch so ganz schöne Szenen in diesem Conference Room, wo dann Billy Beane mit den ganzen Entscheidungsträgern des Vereins sitzt, irgendwelchen Co-Trainern und Trainern und Managern Scouts und weiß ich nicht. Und das sind im Prinzip, sieht man das schon, das sind alles Leute, die alt sind, die seit Jahren da drin sind in verrosteten Strukturen. Und dann kommt halt dieser Jonah Hill, der davor noch keinen Job irgendwie im professionellen Sportwelt hatte und bringt ganz andere Ansätze und Ansichten mit und wird eigentlich überhaupt erstmal gar nicht ernst genommen und alle fragen sich, ob Billy Beane jetzt völlig durchgedreht ist, dass er diesen Typen da jetzt reinholt, der eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Also so diese klassische Underdog-Story und Erfolgsgeschichte. Ja, also Billy Beane. Aber diesmal halt nicht im Sportlerumfeld, sondern halt im Manager. Im Managementumfeld. Das stimmt, ja, weil dort das Umdenken eben stattfinden musste. Auf dem Feld müssen natürlich dann die Sportler selber agieren, aber durch den Zugzwang, den Billy Beane hatte, dass er seine Starspieler eben an die großen Vereine verloren hat und nicht auf dem klassischen Wege mithalten kann, musste er was Neues suchen. Und der Ansatz, den ihm Jonah Hill geboten hat mit seiner Methode, die sich eben darum dreht, dass nicht nach den klassischen Mitteln geguckt wird, okay, der ist gut beim Werfen oder der passt gut auf die Position, sondern der komplett rein nach Statistik gegangen ist. Der guckt sich eher lieber die Zahlen, die Durchschnittswerte dort an. Wenn ihm die Durchschnittswerte und nach seinem Schlüssel, den er hat, mit dem er alles berechnet, sagt, oh, der Typ macht dann auf der Position echt, ergibt echt viel Sinn, auch wenn er einen kaputten Wurfarm hat, dann lass uns das durchziehen. Ne? Auch wenn jeder der alteingesessenen Typen dir sagen wird, spinnst du, was packst du den dort hin, der ist doch uralt jetzt und der kann nicht mehr richtig werfen und das ist die falsche Position und alles drum und dran. Und ein Großteil des Films dreht sich darum eben, dass speziell Brad Pitt und Jonah Hill eben auch im Zusammenhang darum kämpfen, überhaupt ihre Methode, dass die überhaupt ausprobiert wird. Ja. Ja. Weil auch wenn er als Manager zuständig ist dafür, diese Strukturen aufzubrechen, ist super schwer. Ne? Der Trainer gespielt von Philip Seymour Hoffman, stellt sich eigentlich ja auch quer, ne, weil wenn er so spielen würde, wie Brad Pitt ihm die Mannschaft dahin packt und wie er die haben will, dann würde er seiner Ansicht nach verlieren und würde seinen Marktwert senken, um demnächst bei einem größeren Verein zu landen. Und du hast immer diese Kräfte, die gegen die beiden wirken, wo du dann immer das Gefühl hast, oh Gott, schaffen die das überhaupt oder schaffen sie es nicht? Das wirkt so bedrückend alles. Ah. Der Kampf gegen das System ist eben, wenn das System der Gegner ist, hast du eben nichts wirklich richtig Greifbares, weil du von allen Seiten attackiert wirst. Ne? Also absolut richtig. Was mir an dem Film gut gefallen hat, ist, dass es so ein klassischer, ich glaube, Aaron Sorkin hat da ja auch irgendwie in hat, Buch seine hat Hände gespielt. Ja. Hat also das Drehbuch. Ist auch der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat für Social Network, unter anderem, oder The West Wing und so weiter. Also Aaron Sorkin steht für mich für so richtig geiles Storytelling. Ich kann es auch gar nicht so beschreiben, was es dann ist, aber ich kann irgendwie, könnte ich sagen, dass Moneyball und Social Network irgendwie ähnlich sind, auch in ihrer Wirkung auf mich zum Beispiel. Das ist einfach eigentlich eine Story, die überschaubar ist von dem, was da wirklich passiert. Aber die Dialoge, die Charaktere, das Pacing, wie das alles inszeniert ist, ich fand das, obwohl ich mit Baseball nichts anfangen kann und auch wirklich keine Ahnung davon habe und auch bis heute Sabermetric oder was sie da machen, nicht wirklich kapiert habe, was da eigentlich passiert, fand ich das unheimlich spannend in Szene gesetzt und diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge, die da passieren und diese, das ist so handfestes Hollywood-Kino irgendwie, wie es das nur noch so selten gibt, wie ich es aber so gern mag, so diese, ja, eine starke Geschichte, starke Charaktere, starke Dialoge von einem relativ überschaubaren, einfachen vielleicht sogar Hintergrund, aber einfach bis zur letzten Sekunde spannend und wenn es dann noch auf einer wahren Begebenheit basiert, also du das Gefühl hast, okay, das stimmt auch, da ist jetzt nicht irgendwie was reingemixt, damit es ein bisschen spannender wird oder so, dann ist das für mich ein super gelungenes Kinoerlebnis. Ey, absolut. Das Konzept an sich, wie du gesagt hast, könnte eben abschreckend sein für jemanden, der nicht Baseball mag und eben nicht zu 100% dieses Sabermetrics-Zeug versteht. Und ich glaube, niemand wird es verstehen, außer dem Charakter, den Jonah Hill dort spielt. Und ich fand es auch fast schon ein bisschen strange, die Message, die der Film dann weitergibt. Ich musste immer dran zurückdenken, nicht, dass ich es damit gleichsetzen will, aber es gab mal eine Folge von den Kickers. wo es darum ging, dass sie gegen eine Mannschaft gespielt haben. Ist das jetzt von Tsubasa oder was? Nee, von den Kickers. Gregor. Mit Gregor und Kevin, also die Tsubasa-Kopie mit dem Teufelsdreier und allem drum und dran. Es gab dort ein Spiel, da haben sie gegen eine Mannschaft gekämpft, wo der Gegner alles mit einem Computer berechnet hatte und dort alle Taktiken, so jeden Move in den Computer eingegeben hat und deswegen aber letzten Endes verloren hat, ne? Weil gegen den menschlichen Spirit kommt so ein Computer nicht an. Ede schämt sich jetzt schon. Was der Film aber jetzt hier sagt, dadurch, dass sie sich getraut haben, sowas ist eigentlich gegen, was dir der gute Menschenverstand sagen würde. Ja, so Zahlen und Berechnungen, nee, wir vertrauen auf die Menschen selbst. Das ist ja nicht ganz. Also dieser Peter Brand hat sich ja auf diese On-Base-Percentage bezogen. Also wie viele im Baseball gibt es ja diese Bases und dann er hat quasi die Spieler danach ausgewählt, wer es realistisch schafft, an die Bases zu kommen, also den weiß ich nicht. Ja, wer prozentual mehr Bases genau. kriegt. Genau, ja. Und hat aber alles andere quasi ausgenommen, also nur quasi, um es mal auf Fußballdeutsch zu übersetzen, weiß ich nicht, wer am meisten aufs Tor schießt. Der, als ob er ein Team ausgewählt hätte von Leuten, die nur aufs Tor schießen. Ganz gleich, ob der nett ist, ob der dick ist, ob der dünn ist, ob der ein Alkoholiker ist, ob der ein Drogenjunkie ist, ob der psychisch krank ist oder so. Der hat einfach nur geguckt, der schießt dauernd aufs Tor. So, und danach hat er quasi dann die Leute zusammengestellt. Da waren halt auch viele günstige dabei, in denen aber scheinbar irgendein Talent schlummert. Sonst würden sie nicht so viel auf die Bases kommen. Und hat dann quasi gesagt, okay, mit den Leuten, die haben das Potenzial, gute Spieler zu sein. Jetzt muss quasi der Rest des Vereins dafür sorgen, dass sie das auch umsetzen können. Genau. Aber ich will aber nur sagen, natürlich hat auch der nicht einfach nach Haarfarbe ausgewählt nein. oder so. Und da, es hat sich entpumpt, dass plötzlich Leute mit einer blonden Strähne besser sind, sondern es ging auch da nach Statistik. Nein. Statistik in dem Sinne eben, dass die Leute, die nach dieser Statistik ausgewählt werden, mussten aber auch zwangsläufig in dem neuen System da noch arbeiten. Wenn du die versuchst, ins alte System einzupflegen, das hat im Film ja auch nicht direkt geklappt. Da werden die eben baden gehen, weil die nach den klassischen Voraussetzungen, wenn die nicht an der richtigen Position spielen, nicht richtig eingesetzt werden, wird es denen nichts bringen. Und das zeigt eben der Film, diese Reise dorthin. Wie gesagt, ich fand Brad Pitt sehr, sehr gut in der Rolle. Hat immer was leicht Manisches gehabt, wenn der immer an seinen Erdnüssen geknabbert hat oder sowas, immer als wiederkehrendes Werk. Was hat er da die ganze Zeit in den Becher gerutzt? Na, die Baseballspieler, die essen immer entweder Kautabak oder diese flachen Dinger, so Pistazien? Nee, die sind ja nicht so flach, noch flacher als Pistazien. Wie heißen die denn? Ja, egal. Sonnenblumenkerne, oder? Ja, sowas in der Art wie aber es sind nicht Sonnenblumenkerne, egal. Und das. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal einen Dreh gehabt bei einer Baseballmannschaft und da hatten die das halt original auch. Und dann, da greifst du richtig in diese Tüte rein und steckst dir so die halbe Backe voll mit diesen Dingern und danach geht's halt irgendwie. Und dann spuckst du die so einzeln raus. Das macht wirklich Spaß. Also das Beste am Baseball ist eigentlich, das sich in die Backe zu stecken und einzeln rauszuschießen wie so ein Maschinengewehr. Das ist der einzige Fall, den man hat. Nein, aber der hat natürlich seine Ticks. Auch Jonah Hill, für jemanden, der eigentlich bisher Comedy gemacht hat. Und ich glaube, es ist die letzte Rolle von Jonah Hill, wo er noch ein bisschen mehr Gewicht auf den Rippen hatte. Ey, Alter, wann hat der das Gewicht verloren? Der muss sich doch abpumpen haben lassen, oder? Meinst du? Er hat eine Nase fürs Training. Sagen wir es. Also der hat ja wirklich gar kein Kinn mehr. Und im Moneyball hat er voll den Leichen. Das wird den Rollen kosten. Auf jeden Fall. Er hat den Humor weggeschwitzt. Sieht er nicht so gut aus, wie die, mit denen er sich dann messen würde. Vor allem so markant. Ja. Hast du den Clip gesehen? Als dieser Dicke aus Superbad hat er natürlich eine Rolle besetzt. Channing Tatum, meinst du? Ja. Nee, aber der ist auch da. Der ist auch da, ja, als Dünner eben. Und er wirkt sehr scary. Egal, was ich sagen will, ist, Jonah Hill als Dicker hat eine gewisse Marktlücke besetzt. Ja. Als Schlanker ist er einer von vielen Hübschen in Amerika und in Hollywood. Ja, ein Hübsch. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, nee, er hat... Also es wird problematisch, auch wenn es klischeehaft ist. Jonah Hill hatte seine Ecke und er hatte sein Potenzial und seine Fans wie... Auf gut Deutsch, wie gönnt ihm nicht, dass er jetzt schlank ist. Ja, er soll fakes fett bleiben. Aber ich gönne... Wir sehen, dass auch Leute mit Übergewicht... Aber ich gönne ihm die Nominierung in der Nebenrolle. In diesem Fall, weil er hat wirklich nett gespielt und einige Situationen, die da gewesen ist, wo er gezwungen ist, mal hier wirklich den Chef zu machen, jemanden zu feuern. Das fand ich schon, das waren nette Sachen. Ich fand's geil, wie er vor dem Typ hockt und dann so, lalala, gefeiert. Und wir dann am Ende, das ist so gut, wie er am Ende ausatmet. Geil. Also die kleinen Momente, es ist natürlich immer noch ein bisschen viel, dass er gleich für einen Oscar nominiert ist, für einen Nebenrollen-Oscar, aber ich fand, er hat sehr gut gespielt, eben verglichen mit den anderen Rollen, die nur in die Comedy-Richtung gegangen sind. Okay, du würdest ihm einen Oscar für die Nebenrolle geben? Nein, ich gönne ihm die Nominierung. Du gönnst ihm nur die Nominierung, okay. Ja, okay. Also ich will ihm die nicht unbedingt geben, den Oscar selbst. Ich will noch drei Sachen, muss ich jetzt aufgreifen. Ja. Drei Sachen, die ich mir jetzt echt einfach aufgespannt habe. Eddie, was du gesagt hast über den ganzen Aufbau des Films und so weiter, das würde ich jetzt einfach nur ergänzen, was ich halt auch an diesem Film wie Social Network und halt jetzt auch Moneyball so geil finde, ist halt dieses Arrangement, dass er halt zum Beispiel diese eine Trainingssequenz irgendwie, wo die mit all den Leuten reden, dass er die so weit ans Ende irgendwie packt, wo eigentlich, ja, keine Ahnung, jeder normale Sportlerfilm irgendwie schon fast zu Ende wäre oder schon im Finalkampf wäre oder sowas. Und so ein richtiges dramatisches Finale gibt's da ja nicht. Das erzählt er ja, wenn dann, recht entspannt. Also ich fand den nicht spannend, aber ich fand den ungeheuer fesselt von seinem Aufbau her. Und dass du zum Beispiel die erste Montage, die du siehst, ist halt die komische Zahlenberechnung von ihm die ganze Zeit und nicht irgendwie, wie sie halt 15 Spiele hintereinander gewinnen oder sowas, ja. Oder wie sie halt sich im Kraftraum irgendwie abstrampeln. Und dann diese eigentlichen Konfrontationen, die man so im Sport hat, bei Remember the Titans, hast du ja immer so ein Spiel dazwischen, was auch mal länger gezeigt wird, wo so bestimmte Situationen. Oder Any Given Sunday oder sowas, ja genau, wo halt so bestimmte Situationen nochmal irgendwie verdeutlicht werden sollen, die den Sport ausmachen und sowas. Da hast du da hier dieses Duell am Telefon, weißt du, wo sie nach und nach die einzelnen Manager abklappern irgendwie und dann schön da rumscharren und so. Das fand ich halt so geil, dass er aus diesen Elementen quasi die typischen Sportler-Film-Elemente geklont hat oder beziehungsweise zu denen gemorpht hat, so sag ich mal. Ja, das fand ich halt dieses wirklich starke an Moneyball. Ja, und Brad Pitt auch, muss ich sagen, super gut. Ich finde, das ist für mich einer, der dieses Jahr mehr den Oscar verdient hätte. Ich fand ihn einfach geil, weil er halt so sympathisch und ja, Brad Pitt spielt super gut diesen Teammanager. Allerdings ich weiß nicht, wie fern er da acten musste. Also weißt du, so als Sportler, super selbstbewusster Sportler, Manager, das ist halt nicht so ein Stretch. Ich finde, das ist halt mal schwer zu bewerten. Bewertet man jetzt, vielleicht ist er ja auch im echten Leben, wir wissen es ja nicht, das ist das kleinste Sensibelchen, was sich abends in Schlaf weint, man weiß es nicht, aber also vielleicht ist er ja... Mieder als Penis haben. Ja, kann ja sein. Was? Wo hast du denn das wieder gehört? Man hört so Tratsch und so. Alter. Man hört so Tratsch über die Penisgröße von Brad Pitt und welche Kreise vergessen. Ja, das ist echt. Außerdem ist es scheißegal, weil er bangt Angelina Jolie. Ja. Ich sag ja nur, aber vielleicht auch. Vielleicht wollt ihr irgendwas kompensieren, was du eben gerade auch gegangen hast. Weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall will ich damit ja nur sagen, es ist jetzt für Brad Pitt, das ist ähnlich wie bei George Clooney in The Descendants, es ist nicht so weit weg von ihrer Persona, wie man sie kennt. Oder von den Rollen, die sie sonst spielen. So ein bisschen schon, aber es ist jetzt auch nicht... Okay. Ich sehe ein, was du meinst, entgegne aber da trotzdem dazu, oder beziehungsweise ich entgegne und addiere es gleichzeitig zu deiner Aussage hinzu. Mir hat er genau dann gefallen, wenn er nicht den gebrochenen Typen irgendwie gegeben hat, sondern mir hat er genau dann gefallen, wenn er irgendwie sein Business auf diese wirklich bestimmte, aber gleichzeitig auch nette, unfreundliche Art irgendwie gemacht hat. Weißt du, wie er zu dem zum Beispiel, wie er zu dem einen älteren Spieler geht und meint, ey, haben wir ein Problem? Und so weiter und so, ja, und was ich hier, ich könnte hier da und da anfangen, ey, bedenk mal, die zahlen das und das, pass auf, die zahlen mir 3 Millionen Euro, damit sie gegen dich spielen dürfen. Ja, du bist 34 irgendwie und hast eigentlich dein Zenit schon längst überschritten, also was willst du mir jetzt hier erzählen, so. Da fand ich ihn am stärksten. Weißt du, weil da strahlt ja so eine richtig coole Souveränität aus, irgendwie, die die Rolle ja vielleicht auch ausmacht, also beziehungsweise die für mich die Rolle ausgemacht hat. Klar war der bestimmt echt fertig, weil er als Baseballspieler nie das irgendwie erreichen konnte, was er irgendwie erreichen sollte. Aber ich fand halt genau die Momente fand ich am stärksten. Und nicht irgendwie die so einen klassischen, ja, diese klassische gebrochene Figur dann oder was ich so, wo du jetzt, ich denke mal die Parts, die du gemeint hast. Ja, es stimmt schon, mir hat er ja auch gefallen in der Rolle. Das ist ja, ich mag Brad Pitt eh, ich finde, das ist ein cooler Schauspieler und ich gucke mir gerne seinen Film an. Ich meine nur, es ist jetzt nicht so, weiß nicht, er musste jetzt da nicht so viele Facetten des Schauspiels neu erlernen oder so. Aber vielleicht ist das auch gar nicht das Kriterium. Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn man sagt, ey, er spielt die Rolle, die ihm da geschrieben wurde, super glaubwürdig und gut, dann reicht das ja eigentlich auch schon, um zu sagen. Dann muss man aber auch sagen, hat George Clooney auch einen guten Job gemacht bei The Descendants. Man muss sagen, ich weiß nicht, inwiefern natürlich das reingegriffen hat, aber Moneyball war so eins der persönlichen Projekte von Brad Pitt, dass er hat versucht anzuschieben, seit vielen, vielen Jahren Geldgeber zu finden hat eben dieses Jahr endlich dann geklappt. Und man sieht, dass er mit viel Eifer eben dabei gewesen ist. Also wie viel, ob ihm da auf den Leib geschrieben ist oder er selbst das in die Richtung gedrängt hat, weiß ich jetzt nicht. Er hat irgendwie, wir hatten den im Interview für so ein Special über Moneyball und da hat er auch irgendwie erzählt, dass erst Steven Soderbergh, glaube ich, dafür geplant war und dann wirklich 3-4 Leute da auf und abgesprungen sind, bis dann am Ende dann der Typ da war und er meinte, er hat wirklich das Beste aus dem Buch rausgeholt, was ihm rauszuholen war. Also, ich sag gelungen und ich würde es Moneyball gönnen. Ich würde es Moneyball wirklich gönnen. Ich gönne es The Artist, ich gönne es aber auch Moneyball. Ich würde es Moneyball auf jeden Fall auch sehr, sehr gönnen. In Richtung Brad Pitt, wir haben ja über ihn schon länger gequatscht. Im nächsten Film spielt er zufällig auch mit, der hier auf der Liste mit drauf ist. Was? Warhorse? Ja, er spielt die Hausfrau in Warhorse. The Tree of Life, Terrence Malick. Das habe ich schon vergessen. Ich habe ihn gestern gesehen. Ich habe ihn gestern nicht verstanden. Da brauchst du noch 4 Jahre, um einen Terrence Malick Film zu verstehen. Ja, ich habe mir danach eine Kritik durchgelesen, so eine Analyse und der Verdacht oder beziehungsweise der Bezug zu 2001 liegt nah, ist halt Odyssee auf der Erde anstatt Odyssee im All oder keine Ahnung. Aber ehrlich, dieser Baum war mir zu hoch. Ja, das war's zu The Tree of Life. Nein, ich fand's so schade, also da hast du halt irgendwie, dann heißt es dir, der erste Terrence Malick Film nach irgendwie, was weiß ich, wie viele Jahren und so und klar, denkt man natürlich, wir hatten ja zuletzt 4 Stunden über einen gemacht, gelabert, der halt, oder 5 Stunden über einen gelabert, der es halt genauso gemacht hat und so. Die Vergleiche sind leicht herbeigeholt, ja, und. Redet jetzt von Kubrick oder was? Ja. Also ist ja wirklich so. Er ist ja, der gilt als einer der letzten Exzentriker und Kunstfilme und blass, was weiß ich. Aber ich fand's halt so, 12 Jahre, wie viel waren's? 12 Jahre? 8 Jahre? Um den Dreh auf jeden Fall eine. Ja, lassen wir es 8 Jahre sein. Dann mache ich nach 8 Jahren diesen Film an und ich denke mir, ja gut, typischer Terrence Malick-Film. Weißt du? Also ich bin nicht irgendwie geflasht oder sonst irgendwas, ich bin nicht irgendwie beeindruckt oder so. Ich sag, okay, das ist schön. Das sind schöne Bilder und schöne Aufnahmen. Aber das ist halt auch alles schwülstig zugetextet mit so Dreizeilern halt die ganze Zeit. Und wir hin und her gesprungen, irgendwann steht irgendwann steht Sean Penn am Meer und wäscht das Gesicht. Und dann, ja, dann bist du im All und dann kommen die Dinos und dann geht's um eigentlich den Sohn von Brad Pitt, ja, und es wird einfach nur wild hin und her irgendwie gescharrt und montiert und irgendwas. Und zwischendurch gibt's halt Naturaufnahmen. Aber warum ist, also ich hab Tree of Life nicht gesehen, aber warum ist er denn nominiert? Weil er sich. Irgendwas, also der hat ja auch bei IMDb eine fantastische Wertung. Hatte. Ja? Also 7 irgendwas, glaube ich. Weißt du, irgendwas muss er doch haben. Also irgendwas muss er doch, was ist denn das? Ja, vielleicht wirklich jede Erzählstruktur, die momentan irgendwie gängig ist im Kino. Selbst so ein, sag ich mal, anspruchsvoll oder beziehungsweise nicht ganz so standardisierter erzählt der Film wie Moneyball. Ja, der ist ja nicht wirklich ja, eben, also ja, das ist der, selbst der ist dagegen noch gerade wie Punkt A und Punkt B mit einer Linie verbunden, so. Also das ist wirklich Tree of Life ist halt einfach ein wildes Hin- und Hergespringe zwischen Zeiten, zwischen Personen, zwischen, ja, Universen. Also, ja. Wie heißt denn hier der von Darren Aronofsky, The Fountain? Fountain. Ist der auch so? Hab ich nie gesehen. Fountain sind 3 Ebenen und die werden eigentlich von... Ist ja gut, muss ich den gucken. Ich fand den nicht schlecht, ich fand den echt nicht schlecht. Aber ich kann verstehen, warum man 2 dieser Zeitebenen scheiße findet. Ich fand halt die in der Realität, also jetzt im Hier und Jetzt spielt, die fand ich halt am stärksten und die hat mir auch den Film eigentlich so mitgerettet. Aber ich fand halt auch die andere, sag ich mal, Zukunftsperspektive, die fand ich auch geil. Also von A, vom Visuellen und B, von der Geschichte. Die ich muss den mal gucken. Ja. Aber halt wie gesagt, Tree of Life, das hat er schon bei Der schmale Grat gemacht. Ja, und ich habe irgendwann nach dem 100. Bild, in dem man Sonnenlicht durch die Blätter eines Baumes fallen sieht, habe ich mir gedacht, ey, noch einmal und ich muss kotzen. Ja, also, ja, ey, das ist wirklich große Filmkunst, von mir aus. Wirklich, will ich gar nicht abstreiten. Ich habe es halt jetzt schon 3-mal gesehen, New World hat er genauso gemacht und mich hat der Film nicht erreicht. Ja, mich hat er nicht erreicht. Vielleicht bin ich zu doof, wie jetzt irgendwie auch alle irgendwie Figuren aus... Midnight in Paris zu kennen, so, aber ja, tut mir leid. Vielleicht muss ich ihn auch nochmal gucken. Kann sein. Ich meine, 2001 war auch nicht auf dem ersten Eindruck irgendwie der unterhaltsamste oder beziehungsweise wegweisendste Film, den man gesehen hat. Ja, aber es muss ja auch nicht immer zwangsläufig... Es muss nicht immer zwangsläufig an dir liegen, ob dir ein Film jetzt gefällt oder nicht. Na, ich denke mal, selbst wenn man... kein großer Malick-Fan oder sowas ist einfach ein Malick-Film nach 8 Jahren. Hollywood, lass den mal mit nominieren. No? Ja, ich meine. Ja. Und wer was dagegen sagt, hat keine Ahnung und ist ein Kunstbanause. Ja, wahrscheinlich. Könnte dann durchaus sein. Okay, dann soll es das gewesen sein, The Tree of Life, würde ich sagen. No? Gehen wir zum letzten Film und zum wichtigsten und größten Oscar-Kandidaten. Es ist Steven Spielberg, Janusz Kaminski hinter der Kamera. Ein fantastischer, großer Film. War Horse. Nee, absolut nicht. Einer der schlimmsten Filme des letzten Jahres. Ja, also ich sag, es ist der schlimmste Film, den ich letztes Jahr gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock, ihn zu sehen. Ey, wir hatten letztens mit Gregor und ich telefoniert und der Begriff Pathos-Porno trifft's halt echt. Ja, ey, das ist ein Film, ich habe das Gefühl, ich habe den Trailer gesehen und weiß alles. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wie die Credits kommen, ich weiß, wie die... Das Ende, den Anfang, ich habe das Gefühl, ich kenne alles über den Film nur anhand des Trailers. Und dass ich weiß, dass er von Steven Spielberg ist und wie er, an welchen Markt er sich richtet. Ja, das ist so eine Sache, die habe ich mich echt gefragt. An welchen Markt richtet sich dieser Film? Genau, ich weiß nicht ganz, wer wirklich die Zielgruppe dieses Films sein soll, weil wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Steven Spielberg und Kaminski gemeinsam Saving Private Ryan gemacht haben, hätte ich gedacht, irgendein minderer Regisseur hätte sich das als Vorbild genommen und daraus eben ja so ein Pathos-Porn oder so ein Emotions-Möchte-Gern-Feuerwerk zusammenbaut. Der Film war so manipulativ mit, guck mal, dieses Pferd und es berührt alle Menschen da, wo es hingeht. Es ist ein Roadmovie mit einem Pferd als Auto, fast schon, ne? Ja, es ist ein Roadmovie, in dem das Auto die Hauptrolle spielt. genau, das Roadmovie, wo das Auto eben im Zentrum steht und jeder dieses Auto oder respektive Pferd dann anhimmelt. Herbie oder was? Herbie war wenigstens wirklich... Herbie hatte, oh, Herbie war gut. Nein, im Grunde... Herbie hatte Seele. Die Geschichte ist eben schnell erzählt. Wir reden von den 70er Jahren, Herbie, übrigens, und nicht ja, von Lindsay Lohan. Nicht Lindsay Lohan, der originale Herbie noch. Geschichte bei Warhorse, ich glaube... Dudu war besser. Kurz vor Beginn... Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs geht es darum, dass eine Familie in England ein neues Pferd kauft, ja, und die Geschehnisse dann sich so ineinander verweben. Allein da fängt es schon an. Da fängt es schon an. Die Ursache, warum diese Gaul gekauft wird, ein Rassepferd, ja, was ein Bauer für seine Farm kauft, dass er sich überhaupt nicht leisten kann, ja. Nein, er muss es kaufen, um seinem Pächter zu zeigen. So fängt's an. Also wo wir telefoniert haben, haben wir schon länger uns darüber ausgehalten. Jede Figur, die dort da ist, spielte für mich relativ unauthentisch. Du hast so Karikaturen gehabt, wie diesen Bauer, der dieses Pferd dann sieht und zuerst kauft, obwohl es keinerlei Sinn ergibt, dieses Pferd zu haben. Es bringt ihn in finanzielle Bredouille, einfach damit er seinen Sturkopf durchsetzen kann. Ja. Und dort, dann lässt er es trotzdem mit Agge ziehen. Alles ist auf dem Weg dorthin gelegt, dass dieses Pferd sich als Held sozusagen beweisen kann, dass sich der Junge, der Hauptdarsteller neben dem Pferd, dessen Weg er begleitet durch die Zeit auf dem Bauernhof und später im Ersten Weltkrieg, mit allem, was da drumherum passiert, dass sich quasi in das Pferd verliebt und wie so eine Love Story sich dann voneinander getrennt werden, aber in das Pferd verlieben sich auch noch 1000 andere Leute auf dem Weg dorthin, ja, und das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde sozusagen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Dieser Film hat auch eine sehr gute Wertung und ist auch nominiert. Irgendwas muss der doch richtig machen. Irgendwas muss doch da stimmen. Oder ist es einfach nur die Macht von Steven Spielberg? Naja, ich meine... Bei der Macht von Spielberg. Also pass auf, ich versuche zu kurz zu erklären, was mein Problem an dem Film hauptsächlich war. Ich habe versucht, mit dem Pferd irgendwie doch eine emotionale Bindung einzugehen. So blöd sich das jetzt anhört, ja. Aber ich habe Der schwarze Hengst und Fury und all so Sachen. Das habe ich gerne geguckt, ja. Und Animal Farm, beste Beispiel. Als Boxer irgendwie in den Schlachthofwagen abgeschoben wird. Ich habe geheult, Rotz und Wasser. Ja, ich wollte wie der Boxer fühlen. Und als Atreu, Artax. Oder zum Beispiel, sowas. Ja, zum Beispiel. Ja, jetzt habe ich halt dieses Pferd. Das wird von einem Besitzer zum anderen geschickt. Ich muss mich irgendwie immer nochmal auf diesen Besitzer konzentrieren, weil jeder Besitzer hat auch nochmal so eine Tragödie und Geifert und Mitgefühl, so, ja. Und verliert so ein bisschen das Pferd dann wieder aus den Augen. Und dann kommt das Pferd dann in den Weltkrieg und überlebt oder erlebt die schlimmsten Situationen und keine Ahnung, aber ruckzuck bin ich schon wieder bei den Nächsten irgendwie. Da wird mir dann irgendwie dieses Kriegsdrama von den Schützengrabensoldaten irgendwie nochmal nahegebracht. Und zwar auf sehr viel, also auf viel zu heftige Weise, um es für Kinder, irgendwie an Kinder irgendwie zu richten. Und aber auch in zu harmloser Weise, um auf demselben Level wie Private Ryan zu funktionieren. Weißt du? Und da frage ich mich halt, wer soll denn dadurch angesprochen werden, so, ja? Also, als Pferdeabenteuerfilm habe ich zu viele Nebenfiguren. Ja, als Kriegsdrama steht da halt immer noch ein Pferd irgendwie in der Mitte rum und bestimmt das Geschehen so halbwegs mit. Ja, und als, ja, keine Ahnung, Pferdeabenteuer ist es halt dann irgendwie zu hart. Dann formuliere ich jetzt nochmal meine Frage. Was macht denn der Film richtig? Irgendwas muss der doch gut machen. Der Film ist visuell. Er sieht visuell sehr gut aus. Eben Kaminski hat schon drauf. Und auch, du hast typisch kleine Spielberg-Elemente, die du drin siehst. Ja. Kleine Szenen, kleine Gags, kleine visuelle Sachen, kleine Kameraeinstellungen. Du hast halt permanentes Spielberg-Face. Zoom aufs Gesicht drauf. Ja. Also rein das staunendes Kind ja, guckt. Ja. Rein von diesen technischen Sachen her ist der Film wirklich gut gemacht, aber bei dem kann ich echt wirklich nicht nachvollziehen, warum der jetzt hier dabei ist. Weil der ist wirklich, Daniel hat es ausgedrückt, emotional hat er mich null gepackt. Ja, und da sind wir nämlich eigentlich schon beim Thema und bei den obskuren neuen Nominierungen. Zwei Filme fehlen mir persönlich nämlich in diesem ganzen, wenn ich jetzt einfach mal weiterfahre, weil Champions League gleich rollt der Ball. Ich muss mich um meine Krankheit vermitteln. Ja, also zwei Filme fehlen. Das zum einen ist Drive, eigentlich Platz 1 2011 meiner persönlichen Rangliste und Platz 2 meiner persönlichen Rangliste war Warrior. Zu Drive wurde in letzter Zeit schon so viel gesagt, ich glaube, da muss man auch nicht mehr allzu viel sagen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, geht rein, solange er noch läuft. Wenn er überhaupt läuft, läuft er noch? Ich weiß es nicht, aber wenn er läuft, bitte darauf achten. Ich glaube, für Deutschland wurde er gekürzt. Echt? Also ja, er wird für Deutschland gekürzt. Es gibt da noch eine hoffentlich länger zu sehende Fassung. Also ich habe die UK Blu-ray, könnt ihr euch bei mir leihen. Ansonsten, der zweite Film, Warrior, mit Onkel Owen aus Star Wars Episode 1. Was ist denn das, Onkel Owen? Das ist fucking Onkel Owen. Wie heißt denn der Schauspieler? Chris Edgerton oder so. Chris Edgerton. Ja. Und Tom Hardy, einer neben Ryan Gosling momentan meiner Lieblingsschauspieler, ja. So Bombenfilm. Der Typ, der den Forger spielt in Inception, bekannt auch aus Bronson. Oder und jetzt bald The Dark Knight Rises. Und The Dark Knight Rises, den Bane spielt und jetzt gerade im Kino ist mit Chris Pine. Das gibt Ärger. Ist jetzt nicht der beste Film, aber unterhaltsam. Ja, aber zwei sehr starke Hauptdarsteller. Genau. Tom Hardy auf jeden Fall, der Typ kann acten, das kann man nur sagen, egal was man von Bronson halten mag. Da sieht man ein Schauspieler mit Leib und Seele, das ist das, was ich auch meinte mit so einer Tour de France oder mit so einer Out-of-Life-Performance. Das wäre eine gewesen, so, ja. Und die spielen halt bei Warrior, spielen die halt zwei Brüder, die sich verstritten haben, kaum noch Kontakt miteinander haben. Der Vater von den beiden gespielt von Nick Nolte, der übrigens nominiert ist als bester Nebendarsteller, der einzige Oscar-Nominierung für Warrior. Und die beiden sind Ultimate Fighter. Und es klingt erstmal nach, Alter, wie kann das alles zusammenpassen? Ich weiß, allein schon beim Wort Ultimate Fighter denkt man ja direkt an Quatsch und irgendein Ding, aber an Michael J. White-Filme. Ja, genau, Warrior ist... Hast du das nicht aufgenommen, oder? Doch, er hat bietet quasi authentische Kampfsport-Action, also jetzt nicht übertriebene Jean-Claude Van Damme-mäßige Spagat-Kicks, sondern zeigt auch, was die Kämpfer da auf sich nehmen, wie hart diese Kämpfe sind, was die einstecken müssen und so weiter. Es hat so ein bisschen einen Touch vielleicht von Rocky, so ein bisschen, aber vom alten, also vom ersten. Und du hast gerade gesagt, so ein bisschen wie Million Dollar Baby mit Muskeln. Genau. Und ist echt ein tolles Sportdrama. Es ist eine Geschichte von diesen zwei Brüdern. Es ist eine Geschichte von Familie, von Vergeben, von Wut. Und was diesen Film so einzigartig für mich macht, ist Tom Hardy und diese Wut und diese Trauer und diese innere Zerrissenheit, die der Typ in sich trägt, die dann gipfelt. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, in diesem finalen Kampf. Und ey, und scheiße, ich war Tränen in den Augen gehabt am Ende. Ich habe dreimal in dem Film habe ich weinen müssen. Dreimal. Und das sind wirklich super. Ja, nee, ehrlich, das war ist auch so. Der geht einem wirklich an die Nieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ist einfach ein geil gespielter Film, der kurzweilig ist, der tolle Charaktere hat, tolle Schauspieler. Ey, ich kann's nur sagen, ich verstehe es nicht, warum Drive, dem ich ähnliche, gut, da war ich jetzt emotional, musste ich nicht heulen, aber der hat mich einfach geflasht auf so vielen anderen Ebenen. Aber warum die beiden Filme nicht da drin sind und dafür aber so Schmonsens wie War Horse und Tree of Life und Incredibly Close, oder wie er heißt, da muss ich echt sagen, wenn es so weitergeht, gibt's nächstes Jahr keinen Oscar-Livecast. Weil dann identifiziere ich mich nicht mehr genug mit dem... Also wenn War Horse einen Oscar gewinnt, ich muss mir irgendwas, eine Geiselung irgendwie... Ich habe jetzt versucht, auf allen Kanälen, die mir zur Verfügung stehen, gegen diesen Film zu wettern, ja. Und wenn der einen Oscar gewinnt, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal jemals so eine Oscar-Verleihung aus reinem Interesse nur verfolgen werde. Ja, es ist schade, dass Hollywood... Aber Warrior, ja, hast du ihn schon gesehen? Nee, noch nicht. Alter, den guck ihn dir an. Den nehme ich mir vor. Also ey, wenn man allen Rocky-Filmen irgendwie eine gewisse Emotionalität zustehen kann, ja, dann ist es ja meistens immer dann im Kampf. Ich kann heute auch immer noch bei Rocky 4 mitfiebern und ich weiß zum 10.000. Mal, dass Drago auf die Fresse kriegt, aber ich will trotzdem irgendwie mitboxen, weißt du? Also das habe ich trotzdem noch. Also selbst wenn ich es nicht mache, aber innerlich bin ich immer noch bei Rocky mit dabei. Und das ist bei Warrior, all das, was in allen Rocky-Filmen in dieser Emotionalität irgendwie zustande war, gekommen ist, ist es in Warrior in einen Film gepackt. Ja, plus ein Drama zwischen drei Menschen, die sich entfremdet haben voneinander und wieder zusammenfinden wollen eigentlich, ist aber nicht so einfach können, das einfach auch nur wirklich zu Herzen geht. Ja, aber auch das Schöne daran ist so klischeefrei. Also man nimmt es denen ab, man versteht, warum die Brüder beide ihre Gründe haben, warum sie abgefuckt sind, man versteht, warum sie Schwierigkeiten mit ihrem Vater haben, man trauert aber auch so ein bisschen, einerseits denkt man sich, Vater ist ein Idiot, andererseits denkt man sich, tut einem auch irgendwo leid. Ja. Also der berührt einen ohne, aber wirklich ins Kitschige oder alles, was wir jetzt sagen, könnte man auch leicht auf so eine 0815 Action Story runterbrechen, aber glaubt uns mal, dass der echt schon ganz gut ist, also ja, echt ganz smart ist. Und was ich echt auch nicht verstehe, ist, dass der in Deutschland nicht mal ins Kino gekommen ist. Ja. Ist das wegen der Ultimate Fighting Problematik? Ja, das ist vermutlich. Was nimmt die denn ein vom Film? Das nimmt vielleicht ein Drittel ein, oder? Ja. Ein Drittel. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Film langweilig ist und erst gegen Ende Action bietet, ja, aber die Action, die er am Ende bietet, die ist nochmal so das i-Tüpfelchen oder beziehungsweise nochmal so der fette, ja, der Double Me Burger quasi von Burger Me. Nochmal eine Scheibe extra drauf, so. Also, das ist Warrior, ja. Und ich kann's auch nicht verstehen. Ich kann's nicht verstehen, weil der Sport, selbst der Sport wird respektiert. Ja, also es ist kein plumpes Gebolze, wie jetzt irgendwie halt, ja, Entschuldigung, ich mag Blood and Bone und all so Kram und Undisputed. Ich fand Undisputed super. 2. Aber es ist halt nicht, kein typischer Michael J. White Film, ja. Obwohl er halt fast nach denselben Formeln operiert. Man weiß am Anfang, wie es am Ende ausgehen wird, klar. Aber das macht nichts aus. Das macht echt nichts aus. Also wenn man die Grundkonstellation irgendwie erfahren hat. Mm-hmm. Ja, soweit in dem fast schon progressiven Denken ist die Academy leider eben noch nicht ganz angelangt und geht eher auf Nummer sicher, ja, wenn da sowas eben wie Warhorse und Tree of Life, große Regisseure, die dahinter stehen, Filme nominiert werden. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht unbedingt unsere großen Tipps abzugeben, weil wir werden während der Oscar-Nacht uns eh sehr, sehr, sehr ausführlich über die einzelnen Schauspieler, über dies und jenes unterhalten. Hast du recht, The Artist. Ja, The Artist, was würdest du denken? Welcher Film gewinnt? Ich sag mal so, The Artist ist die für mich relativ eindeutigste, also die relativste Entscheidung. Und persönlich wünsche ich es Moneyball. Mhm. Persönlich, da würde ich fast schon d'accord gehen. Moneyball wäre meine persönliche Hoffnung, dass er als Film gewinnt. Und ich glaube, The Artist ist, Hollywood feiert sich selbst, Entscheidung Nummer 1. No, ja, also man merkt ja schon so ein bisschen den Nostalgie-Flair, der trotzdem, also ich meine, auch wenn jetzt Midnight in Paris ja schon so ein bisschen gegen die Nostalgie wettert irgendwie, aber Hugo, Midnight in Paris, The Artist, ist halt alles schon so ein bisschen... Ja, ich glaube, diese Ironie ist denen aber auch nicht bewusst, dass die Filme teilweise sich widersprechen, ne, was ja, so der Nostalgie festhalten oder dagegen sprechen. Egal, das sollte es gewesen sein für den Oscar 2011 Vorbereitungscast. Wer uns zuhören gerne möchte... Beste Animationsfilm wird Rango. Rango, bist du dir sicher? Das ist mein Tipp, ja. Ja, Tintin ist ja nicht nominiert, ne, dafür. Was ich halt auch nicht verstehe. Was ich halt echt nicht verstehe, aber egal. Aber audioflick.net. Audioflick.net, genau. Weitere Infos auf der Seite oder bei mir beim Twitter, Etienne2Go. Da informiere ich euch dann, aber geplant ist, wie gesagt, Sonntag live zur Oscarverleihung. Wenn sie auf Pro7 anfängt zu übertragen, dann werden wir auch live gehen. Stream steht, Chat steht. Ich hoffe, es klappt alles technisch, aber wir haben schon mal einen Testlauf gemacht, hat alles funktioniert, also bin ich guter Dinge. Gregson wird da sein, Daniel wird da sein, noch ein paar andere haben zugesagt, Simon wollte kommen, nicht Daniel, der mit Film nichts am Hut. Nils eventuell. Wie heißt der Nils? Genau, also es wird schon, glaube ich, ein lustiger Abend. Mal gucken, ich bin sehr gespannt, wie lange wir durchhalten und ihr solltet auf jeden Fall... Ich glaube schon, ja. Es wird uns alle freuen, wenn ihr dabei seid. Genau. Gut, danke an euch und tschüss. Tschüss.